Und damit herzlich willkommen zu Drucky Drama 133. Herzlich willkommen. Da sind wir wieder. Und ich werde jetzt gerade einmal live zum Beginn etwas auf unseren Twitter-Account posten, beziehungsweise auf meinen Twitter-Account, der für den Wrestling-Blog steht, der da halt auch informative Dinge zuliefert. Ich habe da mal so ein Widget-Tool, whatever, in die Leiste gepackt auf unserer Website. Thomas, was soll ich denn einmal twittern? Läuft die Aufnahme? Ja. Thomas, einen Tweet nach deiner Wahl auf unserem Twitter-Account. Die Aufnahme läuft. Okay, das werden wir einmal posten. Die Aufnahme läuft. Punkt, Punkt, Punkt. Tweet. So, das hätten wir dann auch. Ja, heute Aufnahme 133. Ich habe mir so eine nette Tastatur mit so einem Täschchen fürs iPad gekauft. Das ist übrigens wie bei Raw auch viel, so ziemlich genau das gleiche, was auch Michael Cole in seiner Coal Mine stehen hat. Ein Täschchen fürs iPhone. iPad. Fürs iPad. Das ist so ziemlich genau das gleiche, wie Michael Cole da in seiner Glaskabine stehen hat. Also ich habe hier so sozusagen jetzt meine eigene Coal Mine errichtet. Ich bräuchte nur noch so ein paar Glaswände. Die sogenannte Mirko Mine. Ja, genau. So ist es. 133, wir haben heute vor uns Raw Smackdown und Thomas bestand darauf, heute Lockdown zu tippen, da wir gerade hier die Ferien begonnen haben in Niedersachsen und ich Zeit genug habe und mir Lockdown wahrscheinlich auch angucken werde, habe ich da natürlich auch nichts gegen. Können ja, das wir auch das gut. Gerne tippen. Wobei ich weiß nicht alle Matches, die auf der Karte sind. Ich habe nämlich versucht, diese Woche habe ich zwar versucht, Impact zu gucken, aber nach einer halben Stunde hatte ich die Schnauze voll und da habe ich nicht mehr weitergeguckt. Naja, dafür hat man ja einen Internetzugang, ne? Ja, wenn du die Matches weißt, dann ist das gut. Ich habe ja noch kein Internet, ich gucke ja immer nur die Sendung im Fernsehen. Ja, das kann man natürlich auch machen. Das ist nun natürlich nicht so informativ und man verpasst einiges, aber wenn du meinst. Du hast in deiner Aufzählung der Sendung gar nicht Kassenaff erwähnt. Wollen wir das gar nicht besprechen? Ach ja, stimmt. Das machen wir aber zum Schluss. Das ist nämlich jetzt zurzeit die beste Fernsehsendung, die es gibt. Nein. Doch, auf alle Fälle. Ja. Ja, sicher. Ist ein bisschen schwer, das nachzuerzählen, weil es zu dieser Sendung wahrhaftig nirgendwo Ergebnisse gibt. Ja gut, es gibt ja auch in dem Sinne keine Matches. Es gibt ja das einzige Ergebnis, ist ja, wer am Ende rausfliegt. Nacherzählen kann man das so richtig nicht. Man kann ein bisschen sagen, was die für Übungen haben. Genau. Ich finde die Sendung super und ich finde Stone Cold Steve Austin in seiner Rolle super. Aber da kommen wir ja dann nachher zu, wenn wir zur Sendung kommen. Jetzt kommen wir zum Live-Unpacking. Ja, ich hab mich weiter gesehen. Jetzt kommen wir zum Live-Unpacking meiner Coca-Cola. Hast du denn die Ultimate Fighter gesehen? Nee, ich habe noch nicht mal die Ausgabe letzte Woche geguckt, ehrlich gesagt. Solchen Sachen hinke ich immer ganz gern mal nach. Schlechte Einschaltquoten, das wird wohl daran liegen, dass du nie guckst. Ja, daran wird es liegen. Also ich zähle ja sowieso für halbe Million Zuschauer. Hast du denn die erste Ausgabe Primetime für die Vorbereitung des Kampfes Nein, habe ich nicht. George St. Pierre und Jake Shields gesehen? Du weißt doch, dass ich solche Sachen in der Regel nicht gucke. Die fand ich sehr gut. Also der Kampf wird wahrscheinlich grottenlangweilig, aber die sozusagen der Aufbau des Kampfes, der macht einen schon ganz schön neugierig trotzdem. Ich muss sagen, Coca-Cola Light ist meiner Meinung nach ein bisschen bitterer als die normale Cola. Würde ich mal behaupten. Das nur so aus wissenschaftlicher Sicht, damit wir hier auch ein bisschen was für die Wissenschaftsprofis in der Sendung haben. Ob das wissenschaftlich ist, weiß ich nicht. Klar. Sind denn deine, die CDs, die du bestellt hast, angekommen? Ja, die sind heute angekommen. Ich habe die sogar schon beide mal so ein bisschen nebenbei gehört. Gerade noch bei Oma. Also die eine von Las Vegas, das ist ja nun, die haben ja meiner Meinung nach eines der besten Debütalben überhaupt. Ja, deshalb musste ich auch direkt an dich denken. Euphoric Heartbreak. Album vor 3 Jahren haben die rausgebracht und das interessiert mich schon. Das hatte ich auch schon mal bei Saturn in der Hand. Habe ich reingehört, habe ich mir dann aber nicht gekauft. Weil ich dachte, oh, das könnte wohl im Vergleich zu dem ersten Album ein bisschen eine Enttäuschung sein. Ich muss sagen, ich gehöre ja zu den Leuten. Ich lese mir im Internet wohl mal so ein paar Rezensionen durch, beziehungsweise meistens auf Amazon, gucke mir bei laut.de da die Wertung an und so und ich höre in solche CDs gar nicht rein. Ich bestelle die, wenn ich die haben will. reinhören, lasse ich mich dann zu Hause überraschen. Ja, klang auf jeden Fall nicht schlecht. Klang ein bisschen rockiger als die erste, würde ich mal meinen. Beziehungsweise als die davor. Mhm. Du hast vorher geguckt, was habt ihr denn für Kritiken so gehabt im Internet? Auf laut.de gab es, glaube ich, 4 Sterne. Viel mehr hatte ich da noch gar nicht zu gelesen, aber der Name Las Vegas hat mich dann natürlich direkt an das Album davor erinnert und an dich. Und da dachte ich, ach, die nimmst du mit. Und dann habe ich noch... Ja, von denen habe ich ja übrigens in Berlin auch mal ein tolles Clubkonzert gesehen. Mhm. Also das war richtig großartig. Dann habe ich noch The English Riviera von Metronomy. Ja, die kannte ich vorher gar nicht, habe ich jetzt heute Vormittag beim Einkaufen den aktuellen Musikexpress mitgenommen, weil da eine CD drin war, wo ich dachte, ach, sie kann ganz interessant sein. Und da stand auch irgendwas über die Band oder diesen Mastermind. Das ist ja wohl im Wesentlichen ein Mensch, der das hauptsächlich macht, drin. Das klang sehr interessant. Also die musst du mir beide mal ausleihen. Aber natürlich. Ich habe mir heute auch eine neue CD gekauft, nachdem ich vorm Essen nochmal kurz in der Stadt war und bei Saturn, weil ich mir da eine Festplatte kaufen musste, habe ich noch kurz in die CD-Abteilung geguckt. Und da habe ich mir noch eine CD gekauft. Ja, dann erzähl uns mal. Jetzt muss ich erstmal gehen, weil der Titel ist sehr schwierig. Ich kann dir sagen, dass die Gruppe heißt Japanik. Mhm. Und der Titel des Albums heißt DMD Kyolit. DMD Kyolit spricht man das, glaube ich, aus. Da aufmerksam bin ich geworden, die hatten auf Spiegel Online 10 Punkte bekommen. Wurden da war eine sehr lobende Kritik, also wurden da sehr, sehr bejubelt. So ähnlich wie damals, im letzten Jahr, das Tokotronic-Album. Mhm. Und dann hatten die im Musikexpress 6 Sterne, was da auch die Höchstwertung ist, die relativ selten vergeben. Das ist eine österreichische Band, die wohl mittlerweile in Berlin lebt. Und während sie verglichen so mit Tokotronic und Blumfeld, sind aber von der Musik her, finde ich, abwechslungsreicher. Und textlich kann ich das noch nicht beurteilen. Die haben eine ganz seltsame Art und Weise mit ihren Texten. Die singen nämlich die Lieder auf Deutsch und auf Englisch. Mhm. Und mischen das dann teilweise. Also nicht das eine Lied ganz Deutsch und das andere ganz Englisch, sondern dann gibt es ein Lied, da ist irgendwie der größte Teil Deutsch und dann ist zwischendurch aber irgendwie ein englischer Teil noch drin. Und die Texte in dieser CD, die dabei liegen, die sind dann genau spiegelverkehrt. Das heißt, das, was sie auf Deutsch singen, ist in den Texten auf Englisch geschrieben. Und das, was sie auf Englisch singen, ist in den Texten auf Deutsch geschrieben. Mhm. Das fand ich ganz witzig. Also am besten muss man dann quasi die Texte lesen, ohne die CD zu hören. Dann weiß man ungefähr, worum es geht. Oder halt zuhören, wenn die CD abgespielt wird. Und das dieses Titelstück, dieses DMD Kyolit, das ist ein 14 Minuten langes Stück, wo jetzt kaum irgendwie durch Instrumentals oder was gemacht wird, sondern das sind wirklich 14 Minuten im Wesentlichen auch gesungener Text. Und am Ende gibt es dann nochmal, das geht insgesamt 20 Minuten, 6 Minuten Stille. Mhm. Ich glaube, von dieser Gruppe war auch heute eine ein Review in der Emder Zeitung, meine ich, mit 5 Sternen. Jetzt, wo du das gerade mit der Stille am Ende sagst, ich glaube, das war das. Und das hat, also das ist nicht jetzt irgendwie, wie das bei anderen ist, wo das nervt mit dem, dass dahinter dann noch so ein Hidden Track kommt, sondern das ist wirklich so in das Stück eingebunden. Da singt er am Ende von dem Stück, wenn auch noch Text ist, singt er auch irgendwie was, vielleicht sollte man aufhören und jetzt kommen noch Strophen, die mir vielleicht sogar noch wichtiger sind. Ja, ja, genau, das stand auch so in der Zeitung. Dann kommt die Stille quasi. Ja. Also ich habe es jetzt einmal ganz durchgehört und dann noch ein bisschen und dann war schon 6 Uhr und ist sicherlich ein ganz heißer Kandidat weit oben in den Jahrestop-Tens bei mir zu. Ja, klingt auf jeden Fall sehr interessant. Das letzte Tokotronic-Album fand ich ja sehr, sehr gut, also die kannst du mir dann auch gerne mal ausleihen. Das letzte was? Tokotronic-Album, das fand ich sehr gut. Ah, okay. Ich dachte... Ja, also als ich das Metronomy-Album gehört habe, da ich so ein bisschen das Gefühl, das ist so eine CD, die fließt so dahin. Inwieweit das jetzt positiv oder negativ ist, muss ich dann rausfinden. Es gibt ja so viele CDs, die man das öfter mal hören muss. Also klang auf jeden Fall nicht schlecht. Inwieweit muss es wohl dann. eine Mischung aus Elektronik und Rock sein, ne? Wenn ich das richtig verstehe. Ja, es ist einigen Stellen Rock, aber es ist auch viel ruhig. Aber dann elektronisch mit Synthesizer und so. Ja, würde ich mal sagen. Klingt auf jeden Fall sehr interessant, also muss man da nochmal genauer hören. Werde ich heute Abend auch nochmal mich mit den Texten hinsetzen und da dann nochmal in Ruhe hören. Ja, also zurzeit ist wieder so eine Phase, wo in sehr kurzer Zeit sehr viele sehr interessante Platten rauskommen. Also diese Glass Vegas hatte ich ja auch schon in der Hand. Und dann eine, die ich mir früher oder später wohl noch zulegen werde, die ich jetzt ein paar Mal schon in der Hand hatte, ist, es gibt auch wieder eine neue von Timber Timber. Und der hat ja vor 2 Jahren eine gemacht, die, glaube ich, sogar, wo war die bei mir, auf Platz 2 oder 3 oder so in der Jahreswertung. Da habe ich mir ja dann sogar noch vor kurzem mal diese Bonus-Edition mit der Live-CD nochmal zusätzlich nachgekauft. Und die neue, die klingt auch wieder. Da hat der im Sunday Service Podcast einige Stücke von gespielt. Die klingt wieder, also ist von der Musik her sehr ähnlich vom Stil, aber klingt wieder sehr, sehr gut. Also die könnte auch noch mit auftauchen. Und im August ist angekündigt, habe ich im Musik Express gelesen, ein neues Album von Portugal The Man. Ja. Das heißt, die hätten die Chance zum im dritten Jahr in Folge tatsächlich in den Top 3. Für wann ist das angekündigt? Für August. Es steht aber noch kein Titel fest. Oh, ja, da muss ich jetzt gerade erstmal. Im Musik Express haben sie ja immer diese Spalte, wo steht Musik, die demnächst rauskommt. Und dann haben sie ja häufig auch so diese Alben, da steht dann TBA für To Be Announced im Titel dabei. Und da stand bei Portugal The Man. Ich erstmal bei Amazon gucken, ob das schon was ist, aber dann war er wahrscheinlich noch nicht. Nee, wenn der Titel noch nicht bekannt ist, dürfte es da ja an sich noch nicht auftauchen. Nee, in der Regel noch nicht. Nee, ist auch noch nichts. Da bin ich mal gespannt. Im August. Okay. Damit sind sie dann einen Ticken später als sonst. Ich hatte, ehrlich gesagt, ich glaube sogar heute Morgen war es noch so ein bisschen die Angst, ja, dieses Jahr könnten sie wohl nicht mehr ganz schaffen, aber dann kommt ja doch noch was. Ja. Das war schon mal sehr gut. So, wollen wir erstmal. Musik gibt es zurzeit interessante Dinge. Sag mal, wann ist denn euer Lena-Konzert in Dortmund? Du hattest mir ja die Kritik aus. Kommenden Dienstag. Kommenden Dienstag. Kommenden Dienstag. Na, da musst du mal berichten. Hattest ja von den Berliner Konzerten einen Bericht geschickt und da war es ja nicht so gut besucht wohl. In Hannover waren in der TUI Arena 8.000 Leute und 11.000 gehen rein. Also da war es recht gut besucht. Mhm. Allerdings muss man auch sagen, es gab hier von der Lokalzeitung auch irgendwie so eine Aktion, dass man an bestimmten Tagen waren irgendwelche Gutscheine in der Zeitung, hat man günstiger Karten bekommen. Vielleicht liegt es auch daran. Naja, denn. So, lass uns erstmal zu unserem Wrestling überkommen, denn es gab ja Raw am 11.04.2011 aus der Webster Bank Arena in Bridgeport, Connecticut. Die Raw gab es auch diese Woche? Ja, interessanterweise schon, ne? Naja, ich hab's auch gesehen. Lass uns mal dazu kommen. Justin Roberts steht im Ring, jetzt kommt jemand heraus, der noch ungeschlagen in der WWE ist. Dieser entpuppt sich als Michael Cole, der auf dem Weg in seine Cole-Mine-Box ist. Die eigentliche Show eröffnet John Cena, denn. Ja, die eigentliche Show eröffnet John Cena, der nun auf dem Weg zum Ring ist. Dort angekommen spricht er zuerst über das anstehende Match bei WrestleMania 28. Neben dem Icon vs. Icon, das Generation vs. Generation, das Era vs. Era Match, soll dies auch ein WWE Championship Match werden. Und diesen Titel hat aktuell The Miz. Daher fordert ihn er ihn für ein Match bei Extreme Rules heraus. Statt Miz kommt allerdings The Viper Randy Orton heraus, weist auf Cenas Niederlage und seinen Sieg bei WrestleMania 27 hin und dass er den Title Shot verdient habe. Anschließend kommen auch noch John Morrison, Dolph Ziggler mit Vicky Guerrero und R-Truth zum Ring und stellen einen Anspruch auf das große Gold. Der anonyme General Manager setzt für später ein John Gauntlet Match an. Zwei Superstars starten nach jeder Entscheidung, Pinfall Submission DQ, kommt ein weiterer Superstar dazu und derjenige, der zum Schluss übrig bleibt, wird dann bei Extreme Rules auf den WWE-Champion The Miz treffen. Das soweit dazu. Fand ich von der. Das ist so ein 0815-Segment, wenn sie nicht so richtig weiter wollen. Das haben sie eigentlich häufig nach WrestleMania, dass dann irgendwie ganz viele rauskommen und sagen, wir haben alle ein Recht, um den Titel zu kämpfen. Ja, das stimmt. Ich fand's aber. In dem Fall war es allerdings relativ klar, dass das am Ende John Cena wird. Ich fand's in dem Sinne aber, ja, soweit sind wir ja noch gar nicht, Thomas, nichts vorausnehmen. Ich finde es aber insoweit ganz gut hier, dass man hier auch von zum Beispiel John Morrison klar gesagt hat, dass er diesen Ablauf von wegen jeder will jetzt die Chance auf den Titel und da dachte er, sie kommt da doch auch mal raus und will auch mal eine Chance haben. Den Ablauf fand ich so ganz gut, dass man das auch mal ganz klar sagt, dass es das öfter mal gibt. Ja. Ist nicht so verschleiert. Ich fand's unterhaltsam. Ja, John Problem. Morrison, für den stand ja diese Woche Bestrafung an. Tja. Der hat sich ja durch seine Äußerung mit Snooki und so, hat er sich ja da ziemlich in die Bedrohung gebracht. Also Kein Wunder, dass er so verloren hat. Tja, das gehört sich natürlich auch nicht. So, ein düsteres Video wird eingespielt. Da sieht man Finger mit sehr langen Fingernägeln, die da so eine Puppe den Kopf so rausreißen, beziehungsweise da so rausflippen lassen. Und dann folgt da so ein bestialisches Lachen. Also da wird das Debüt von Awesome Kong wohl angekündigt. Ja, das sollte wohl, das war so eine Puppe, so eine Frauenfigur mit blonden Haaren. Und das sollte wohl symbolisieren, dass sie kommt, um diese ganzen Diesen da fertig zu machen. Ja, oh, das ist auf jeden Fall schon mal sehr schön. Das fand ich ganz gut. Mhm. Ich auch. Also so, dann kommt ein Match um den Divas Championship Title. Und Eve Torres fordert den Referee vor dem Match noch eben auf, hält ihm so einen Stift hin, um der Bella Twin, die antritt, das ist Brie Bella, ein X auf der Hand aufzumalen, um zu markieren, dass... Auf die Hand aufzumalen? Ja, habe ich, glaube ich, gesagt. Nee, du hast gesagt, auf der Hand aufzumalen. Ja, auf der einen Hand aufzumalen. Auf die eine Hand, auf der einen Hand. Naja, ist auch egal, auf jeden Fall auf der einen Hand. Eine Hand, auf die eine Hand aufzumalen. Auf der einen Hand hatte... Auf die eine Hand. Ja, aber wenn ich sage, auf der einen Hand hatte Brie Bella jetzt ein X, sodass man erkennen konnte, dass es Brie Bella war und jetzt diese ganze Bella Twins Zaubersache mit Nikki nicht funktionieren sollte. Ja, das ist korrekt. Ja, das wollte ich ja so sagen. Divas Championship Match, Brie Bella gegen Eve Torres. Ein Match, in dem meiner Meinung nach das Finish zu langsam ablief. Man hätte das ein bisschen dynamischer gestalten können sollen. Ich fand das an sich mit der Idee, dass man Nikki Bella dann doch wieder reinbringt, auch wenn die das X nicht auf der Hand hat und so weiter, ganz nett. Und das war auch ganz okay so von der Planung, aber das war ein bisschen undynamisch ausgeführt, sodass es alles ein bisschen lahm aussah und nicht wirklich die Wirkung erzielte, die es bewirken sollte. Ja, also Eve als Babyface sah natürlich ziemlich dämlich aus bei dieser Geschichte, weil sie halt am Ende doch reingelegt worden ist. Ist aber vielleicht auch okay, weil das sah ja mit dem späteren Backstage-Segment so ein bisschen so aus, als wenn sie vielleicht zum Heel turnen. Und dann ist das auch nicht so schlimm, wenn man dann ein bisschen dämlich aussieht. Tja. So, ja, Brie Bella besiegt Eve Torres via Sit-Out-Facebuster nach 2 Minuten 20, also Titelwechsel. Brie Bella, neue Divas Championess. Ja, furchtbares Match, wie alle Frauen-Matches zurzeit leider. Ja. So, Backstage mit Sin Cara, sehen wir Sin Cara auf dem Weg zum Ring. Also der gibt gleich sein In-Ring-Debüt, da habe ich mich dann schon sehr drauf gefreut. Ich auch. Der Sin Cara hat sich ja wohl Backstage ein bisschen nicht so die allermeisten Freunde gemacht. Der soll wohl viel da, hast du das auch gehört? Nee. Ja, wo sie über irgendwie erzählt haben, wie toll er in Mexiko gekämpft hat und wie viele Masken gegen Haar-Matches und so weiter er gewonnen hat. Und er soll das wohl alles den Wrestlern so erzählen hat, als erzählt haben, als wenn das echte Matches wären, als wenn das nicht abgesprochen ist. Und dann das fanden die ein bisschen albern. Mhm. So, jetzt kommt das von dir angesprochene Segment. Backstage will Gail Kim Eve Torres trösten. Eve hat aber die Schnauze voll und meint, dass hier eh jede Diva über Leichen geht und sich nur um sich selbst kümmert und einen Title-Shot will. Und Natalya will dann ebenfalls noch Eve trösten, aber Eve verlässt angepisst den Bereich. Ja, achte mal ein bisschen auf deine Sprache, sonst mache ich hier nicht mehr mit. Ich lese das hier nur ab. Es tut mir leid, aber es steht hier wirklich so. Ja, dann musst du das verändern. Du kannst ja nicht, dass du da liest. Oh, gestern habe ich die... muss ich dir mal sagen, zu dem habe ich nur abgelesen. Man muss da trotzdem drauf achten. Gestern habe ich die Brian and Vinny Show gehört. Also wir sind noch beim Wrestling. Ja. Bei der Brian and Vinny Show ist das ja so, du hast die ab und zu auch schon mal als Pre-Show gehört. Yep. Ich bin ja am Anfang immer so ein ganz altes Blues-Stück, ne? Irgendeins. Mhm. Und da haben sie gestern irgendwie ein Country-Blues-Stück und da mittendrin das haben die aber schon am Text gehört, sollte wohl so eine, das war wohl eher dann ein Country-Song, der muss wohl schon recht alt gewesen sein. Da hat man gemerkt vom Reim, da kommt jetzt ein rassistischer Ausdruck für einen Schwarzen. Und dann haben die beiden aber gesagt, und haben das sozusagen, bevor der das singen konnte, schnell leise gedreht und da laut drüber gesprochen. Also man kann auch, wenn man fremde Quellen benutzt, will ich damit sagen, kann man natürlich bestimmte Dinge trotzdem ausblenden. Ja, ich war gerade auch schon sehr überrascht, als die Schnauze voll kam und beim nächsten Mal werde ich zensieren natürlich. Credits für diesen Text geht übrigens an Moonzoll.D fürs Newsboard, für die schönen Berichte, die es hier mal gibt. So, dann folgte das Singles-In-Ring-Debüt-Match von Sankara und ich war nicht maßlos, aber ich war enttäuscht. Oh, es ging also. In diesem Match ging recht viel schief, muss man sagen. Vor allem das Finish, das fand ich schon recht arm. Ja, das ist also, naja, gut. Also die waren dann beide auf der Ecke, Sankara stand das, da so und... Problem war, du hast schon recht, das ging natürlich schief, aber das größere Problem hatte an der Stelle aus meiner Sicht Primo, weil der hat sich, als der Move stattfinden sollte, da auf der Ringecke, hat er sich im Prinzip hingesetzt und dadurch hat dann der Sankara das Gleichgewicht verloren. Das Problem ist, dass er dann sofort, als er dann quasi runter, also von diesem Ringposten runter auf den Hallenboden geflogen ist, dass er das überhaupt nicht verletzt gespielt hat. Nee, genau, das wollte ich sagen. Wieder hochgesprungen ist. Ich meine, natürlich darf sowas, was Primo da jetzt gemacht hat, in der Regel nicht passieren, genau. Aber die Reaktion von Sankara war natürlich das allerletzte, einfach wieder aufzustehen, anstatt noch eben das Liegen zu bleiben. Primo hätte dann vielleicht einen Sprung nach draußen nachsetzen können, der dann nach neben geht und dann hätte man direkt wieder auf die Ecke gehen können, aber Sankara, der ist nach draußen gefallen, direkt wieder aufgestanden, schnell wieder auf die Ecke, als wäre nichts passiert. Das war gar nicht gut. Ja, das ist das Problem, wenn man so jemand, der sich ja auch erst noch an den WWE-Stil gewöhnen muss, wenn man den nicht am Anfang zu SmackDown schickt. Bei SmackDown hätten sie ja schneiden können. Ja. Naja, der Move, den es dann vom Top Rope gab, der war ganz gut. Das war so eine Art Moonsault von Sankara, wo der Primo so mitgezogen hat. C4 ja. Nennt sich das. Also Moonsault war es nicht. Das war ja von der Seite gegriffen. Der nennt sich wohl Spanish Fly, der Move, habe ich gehört. Ja, ich habe hier den Namen von C4 stehen. Das ist interessant. Ich habe ich glaube im Wrestling Observer war irgendwie vom Spanish Fly die Rede. Ja, vielleicht hat WWE da jetzt ja noch einen eigenen Namen zu und das ist so die Standardbezeichnung für so einen Move. Interessant ist wohl, der Mystico hatte wohl in Mexiko als Move den Armbar und wahrscheinlich weil Alberto Del Rio den hat, werden sie wahrscheinlich gesagt haben, mach mal nicht. Das, auch zu, das ist natürlich relativ dämlich. Den wird er wahrscheinlich schon gegen Sheamus gar nicht mehr zeigen können. Und es läuft ja jetzt die Fehde gegen Sheamus. Und gegen die ganzen Größeren kann man so einen Move eigentlich nicht zeigen. Na. Blöd. Ja, aber ich denke mal, Armbar, die WWE, die will Sankara auch eher so spektakulär Highflying-mäßig aufbauen. Ich glaube, so Armbar und sowas setzt man da nicht ein als Finisher. Also bei CM Punk haben sie das ja relativ clever gelöst. Er hat ja auch das Problem, dass er den GTS nicht gegen alle zeigen kann, weil einige, also gegen Big Show kann er den schlicht und einfach nicht zeigen, weil er zu groß ist. Und er hat ja dann zusätzlich noch den Anaconda Vice. Mhm. Aber CM Punk ist nun ja auch nicht so ein Highflyer. Nö, das ist wohl richtig. Ja. So. Nun steht The Core im Ring. Wade Barrett meint, dass jeder in dieser Gruppierung etwas zu sagen hat, aber wenn einige sich nicht an die Abmachung halten, sollte man dies vielleicht ändern. Justin Gabriel meint zu Barrett, dass er hier den gefürchtesten Finisher hat. Heath Slater meint, dass er mit Justin Gabriel Tag Team Champion ist. Ezekiel Jackson stellt sich gegenüber von Barrett und meint, dass er The Big Show gebodyslammt hat und er die dominanteste Person hier im Ring ist. Also The Core zerstreitet sich hier so langsam ein bisschen, das fand ich sehr gut dargestellt in dieser Sendung. Da kommen wir auch gleich noch weiter zu. Dann ertönt die Musik von Santino und er kommt mit einer neuen Gruppierung raus. An seiner Seite sind Daniel Bryan, Evan Bourne und Mark Henry. Und die nennen sich jetzt The Apple. Fand ich sehr interessant, dass man das gemacht hat. Und da nicht irgendwie vielleicht Probleme mit Apple bekommen könnte. Wieso das denn? Ist Apfel ein geschützter Begriff? Dürfen die im Supermarkt keine Äpfel mehr anbieten oder was? Nee, aber so als Gruppierungsname und dann hat man Santino noch als Founder von Apple dargestellt und hat das dann auch ganz schnell in Lieder umgewandelt. Naja, ich fände es ein bisschen riskant und würde es vielleicht vermeiden. Naja, The Apple fordert dann auf jeden Fall The Core raus. The Core nimmt die Herausforderung an. Also wir haben jetzt hier den Kampf von Apple Core. Wie das, Apfelkern halt, ne? wie uns das nochmal gesagt wurde. Und der Kern kann den Apfel besiegen per Reverse DDT von Slater an Santino nach 3 Minuten 37. Ja, war ganz unterhaltsam, mir auch nicht. Ja. Tja, kann man nichts machen. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, an welcher Stelle es genau. Ja, okay. Ich hoffe, dass Daniel Bryan nach SmackDown geschickt wird. Dass er nicht da jetzt in so einer albernen Gruppierung längere Zeit bleiben muss. Hoffe ich auch. Als er da am Entrance-Set stand, da sah er auch nicht allzu glücklich aus. Da muss er sich wohl eher gedacht haben, was mache ich denn hier jetzt für ein Mist? So, ein Singles-Match zwischen Jerry Lawler und Jack Swagger steht uns bevor mit der Stipulation, wenn Lawler gewinnt, bekommt er bei Extreme Rules ein Rematch gegen Michael Cole und darf sich auch noch die Stipulation dafür ausdenken, beziehungsweise die bestimmen. Und vorher kam dann noch Jim Ross raus, der sollte an der Seite von Lawler stehen und der wurde dann auch direkt von Michael Cole unterbrochen. Michael Cole nochmal auf den Unfall mit der Barbecue-Soße von letzter Woche hingewiesen. Oder die nochmal angesprochen, worauf Jim Ross auch ein bisschen wütend wurde und da ordentlich an der Kohlmann rumrüttelte. Also das sah schon recht nett aus. Man hatte den Eindruck, Jim Ross wird langsam in den Ultimate Warrior verwandelt. Ja, also es war so ein Mix aus. Die Er einfach Kohlmeinen, die so an ist. diesen Ringseilen gerüttelt hat. Ja, es war so ein Mix aus. Die Kohlmeinen, die ist wohl nicht allzu standhaft und Jim Ross, der hat jetzt extreme Kräfte auf einmal. Sah schon sehr interessant aus, wie er da diese Kohlmeinen hin und her bewegt hat. Und dann hat er noch von oben mit seinem Hut auf Kohl eingeschlagen. Das war sehr witzig. Ja, also vor allem das Rütteln dieser Kabine war super. Naja, letztlich gibt es dann doch dieses Match und Jerry Lawler kann Jack Swagger via Roll-Up besiegen. Der Michael Cole versucht erst, Jack Swagger zu helfen. Nein, das ist nicht die richtige. Auf jeden Fall. Man sollte vielleicht ganz kurz noch dazu sagen, nach der Werbepause war Cole dann raus aus der Coal Mine und stand an der Ringecke von Swagger und Jim Ross war in der Ecke von Lawler. Und es gab keinen Kommentar von den normalen Kommentatoren. Stattdessen waren die so so in der Nähe der Mikrofone oder vielleicht auch extra verdrahtet, dass diese ganzen Anfeuerungsrufe von Cole und Jim Ross, dass die quasi der Kommentar des Matches waren. Ja, das war auch mit das Der Beste, Cole hat an denn. einer Stelle versucht, wie war denn das? Ich glaube, der hat versucht, Jerry Lawler irgendwie am Fuß festzuhalten oder so. Ja, der stand an einer Stelle auf jeden Fall auf der Ringmatte und wurde dann von Ross runtergezogen. Und letztlich zum Ende war das dann so, dass Jack Swagger, glaube ich, Jim Ross so an den Haaren zog und ihn da versucht fertig zu machen. Und Jerry Lawler kam von innen und hat einen Roll-Up gezeigt und damit das Match nach 5 Minuten 15 gewonnen. Naja, auf jeden Fall, am besten fand ich die Kommentare während des Matches. Also vor allem bei John Ross merkt man, der Typ, der hatte Ahnung von dem Business. Ja, aber ideal war das so nicht so an der Seite im Ring, beim Ring. Ich fand's super. Das Problem war, der Kohl hat immer wieder dasselbe gerufen und dann immer drei, vier Mal hintereinander. Irgendwann ging das ein bisschen auf die Nerven. Ja, das finde ich jetzt in der Rolle, die er spielt, ganz okay. Da stört es mich jetzt nicht so sehr. Und man hat auch Jim Ross oft genug gehört. Davon her war das ja gut. So, nach dem Match brüllt Cole Jack Swagger an. Anschließend beleidigt Cole seinen Trainer und ohrfeigt ihn auch. Cole verlässt schnell den Ring, wo nun ein wütender Jack Swagger wartet. Nun meldet sich auch Jerry Lawler zu Wort. Er entscheidet sich für ein Tag-Team-Match bei Extreme Rules, also Jerry Lawler und Jim Ross gegen Michael Cole und Jack Swagger. Und ja, meint Jack Swagger könnte dann mal sehen, wie er denn jetzt zu Michael Cole steht. Das ist schon ein bisschen albern. Also, da hat das Babyface Jerry Lawler wieder eher nicht so so günstiges Match für ihn ausgesucht. Ja, jetzt im Nachhinein, ja, Lola hat wohl eher darauf gehofft, dass Swagger sich total gegen Cole wendet und, naja. Ja, ich glaube, das ist so eine gute Idee, war auch, ob es eine gute Idee ist, Jim Ross als Partner zu nehmen, ist ja nun kein Wrestler. Nee, das ist wahrscheinlich die allerletzte Idee, die man haben kann, aber so ist er, der Lola. Glaubst du, dass noch eine Stipulation dazu kommt, oder glaubst du, dass das ein normales Tag Team Match wird? Das bleibt, glaube ich, so. Was ja für Extreme Rules ein bisschen komisch ist, ne? Ja, ich weiß, aber ich glaube, das bleibt so. Wollen wir mal gucken. Extreme Rules heißt ja auch, es gibt in jedem Match eine Stipulation. Zum Beispiel ein Gimmick, und so ein Tag Team Match ist an sich auch schon ein Gimmick, auf jeden Fall in der WWE. Das ist es halt. Ja, es ist wirklich so. Das hast du gut formuliert. Mittlerweile ist tatsächlich, da hast du nicht ganz unrecht, in der WWE ein normales Tag Team Match schon eine Spezialität. Weil es da quasi keine Tag Teams mehr gibt. Ja, es ist aber wirklich so. Also man kann das auch ganz gut, wenn man die WWE-Spiele spielt, da sind die Tag Team Match auch in dem gleichen Fach aufgeführt da. Also es ist wirklich so. Es ist halt auch schon eine Gimmick, eine Stipulation zu dem Match. So, dann gibt es ein Video, wo sich mehrere Superstars zu dem Match zwischen dem Undertaker und Triple H bei WrestleMania 27 äußern. Ja. So, dann kommt das Wichtigste dieser Woche. Nun ist Edge auf dem Weg zum Ring. Angekommen meinte er, dass er eine schlechte Nachricht dabei habe. Bereits vor vielen Jahren hatte er eine ernsthafte Nackenverletzung, vor 8 Jahren, und in letzter Zeit hatte er wieder Probleme mit seinem Körper, mit dem Nacken, hätte Schmerzen, seine Arme würde er wohl auch nicht mehr spüren, teilweise nach WrestleMania 27 ließ er mehrere Tests durchführen, zum Beispiel die WWE sagte, hat gesagt, hier muss ein paar Tests durchführen und so weiter, das Ergebnis wäre für ihn niederschmetternd gewesen, die Ärzte hätten ihm gesagt, dass er seine Karriere sofort beenden müsse oder er würde im Rollstuhl landen, die Gesundheit würde vorgehen und gibt hiermit offiziell seinen Rücktritt bekannt. Ja, also da hätte ich nicht mitgerechnet. Nee, ich habe es ehrlich gesagt schon bevor ich Raw gesehen hatte, schon gelesen und war da auch ziemlich geschockt. Achso, du hast, da lief Raw schon und deshalb wusstest du, du hast das quasi in der Aufzeichnung gesehen. Ich habe nachdem ich habe... Wir denken ja, wenn solche Ankündigungen sind, dass, weil diese ganzen, die ganzen, ich gehe in den Ruhestand, Regelungen, das waren ja dann immer so nach dem Motto, John Cena war entlassen und nächste Woche war er wieder da. Einige haben dann erst gedacht, das stimmt vielleicht gar nicht. Aber als er dann da im Ring stand, da haben sich, also weil die haben das vorher bei der Tafelnachsendung, die vorher lief, haben sie das wohl auch angekündigt, dass es da irgendwie so eine Mitteilung gibt. Mhm. Und da haben sich viele gedacht, naja, das wird nur eine Storyline sein. Aber als er da so im Ring stand, dann war relativ klar, schnell deutlich, dass das irgendwie jetzt keine Storyline ist. Nee, ist richtig. Er hat auch teilweise, war kurz vor den Tränen teilweise. Nach kurzer Pause erzählt er noch von seiner Kindheit, wie er zusammen mit Christian früher immer in einem kleinen Städtchen in Kanada da Wrestling geguckt hat, dann bei WrestleMania 6 zum ersten Mal war und dass es jetzt sein Traum gewesen wäre, zum Wrestling zu kommen und was er hier alles erreicht hat. Nach einer etwas längeren Rede bedankt er sich bei allen und verlässt unter Standing Ovations die Halle, womit es in die Werbung geht. Und nach der Werbung sehen wir dann noch, wie Edge da Backstage durch den Lockerroom geht und da Applaus gibt und einige Umarmungen. Das ist natürlich eine Katastrophe für SmackDown, ne? Also wenn man sich mal anguckt, SmackDown hat jetzt einen Face-Mangel und es gibt wohl, soweit die Gerüchte, wohl die Planung, Randy Orton da unter Umständen nach SmackDown zu schicken. Ja, ob das hilft? Also ich habe das auch schon gedacht, man müsste jetzt irgendwie so jemanden vom Kaliber Randy Orton oder wen haben sie denn da noch auf bei Raw? Wer ist denn da eigentlich noch als Babyface? Da ist ja auch nicht mehr so furchtbar viel. Nee. Mein Cena auf jeden Fall nicht, weil der ist das Top-Babyface an der Stelle. Ja, den können sie nicht schon. Wer ist denn da sonst noch? Wenn man sich mal angeguckt hat, wer da in diesem Gauntlet ist, da ist dann außer Randy Orton ja nichts mehr. Nee, also zumindest Face ist nicht mehr viel. Ja, das Randy Orton war ja schon mal bei SmackDown. Wann war das? 2006, als er die Fehde mit dem Undertaker hatte? Ja, jo. Das, es ging so. Also es gab schlechtere Sachen, aber das war jetzt auch nicht so... Na, die Fehde zusammen mit Cowboy Bob Orton gegen Undertaker, die war ganz unterhaltsam. Genau, aber mehr halt auch nicht. Ja, ich fand's so gut. Ich fand's so ganz unterhaltsam, aber nicht weltbewegend. Naja, ich muss auf jeden Fall sagen, also diese Edge, naja, wir kommen da am besten dazu, wenn wir das mit SmackDown nochmal durchgenommen haben, denn da gab es ja auch noch eine. Ja, bei SmackDown, das war super. Ja. Die Verabschiedung von Edge. Ja, das war fantastisch. Ja. Machen wir weiter. Gauntlet Match, Number One Contender, werden bei Extreme Rules auf The Miz trifft. Dolph Ziggler besiegt Randy Orton via Roll-Up, da The New Nexus Randy Orton ablenkten. Anschließend fertigten Michael McGillicuddy, David Otunga und Mason Ryan Randy Orton ab. Dies endete vor Ort mit einer Powerbomb von Mason Ryan. So, die nächste Matchpaarung. R-Truth besiegt Dolph Ziggler via Lie Detector. Da war ich ziemlich überrascht. Da hätte ich gedacht, dass Dolph Ziggler gewinnt. Ja, auch das mit R-Truth hatte ich schon vorgelesen. Aber auch beim Lesen war es für mich eine Überraschung. R-Truth besiegt John Morrison via The What's Up. Ja, das ist auch überraschend, aber das ist wegen der Bestrafung von John Morrison. John Cena vs. R-Truth endet im Double Disqualification, da The Miz und Alex Riley in das Match eingreifen. Die saßen vorher am Kommentatorenpult, beziehungsweise The Miz, Alex Riley stand all dahinter. Und an der Stelle haben sie dann eingegriffen und Miz meinte dann nach dem Match, das ist ein Double Disqualification. Beide sind also Verlierer, das bedeutet, es keinen Number One Contender gibt. Natürlich meldet sich der GM zu Wort und meint, The Miz hat recht, es gibt keine Herausforderung, es gibt keinen Herausforderer, es gibt gleich zwei Herausforderer. Bei Extreme Rules gibt es ein Triple Threat Match und Cena und R-Truth räumen danach den Ring auf und es gibt ein Handshake und John Cena schubst R-Truth von sich weg. R-Truth kommt dann wieder und R-Truth grinst da dann so ein bisschen und John Cena ist bereit zum Kampf. Also da gibt es auch so ein paar Differenzen zwischen den beiden. Also das Ende, dass R-Truth da jetzt nochmal mit in dem Match ist, das hat mich sehr überrascht. Hast du da irgendwelche Hintergründe gelesen, ob WWE da irgendwie Probleme mit einer Minderheitenbürgerrechtsbewegung für die Schwarzen oder so haben? Es gab da mal einen Thread zu bei Moonsault, ehrlich gesagt. Den habe ich hier gesehen, bevor ich Raw geguckt habe und dann wollte ich den, nachdem ich Raw geguckt hatte, nachlesen, aber ich habe ihn nicht wiedergefunden. Ich gucke jetzt gerade auch nochmal, aber ist gerade so ein bisschen blöd. Irgendwo habe ich auch gelesen, dass unter anderem deshalb, dass der einzige Grund ist, weshalb Booker T überhaupt den Kommentatorenjob bekommen hat. Ich weiß nicht, ja, das ist schon sehr albern. Wenn das so ist, dass Booker T, dass die zum Beispiel jetzt festgestellt haben, dass sie Booker T da rausschmeißen müssen. Vielleicht haben sie dann gesagt, okay, wenn wir Booker T als Schwarzen an der einen Position rausschmeißen, dann müssen wir irgendeinen anderen Schwarzen irgendwas Größeres geben. Und da hieß es sogar gerüchteweise, vielleicht gibt man Artus deshalb sogar den Titel, was ich ziemlich albern finde. Ja, das ist alles ziemlich albern, dass man sich da Gedanken drum machen muss, unbedingt irgendwie einen Schwarzen dahin zu ballern und so, finde ich schon. Naja, was ich noch ganz interessant finde, was ich noch gelesen hatte, war, dass es angeblich eine Strafe gegeben haben soll von für Undertaker und Triple H, dass die bei WrestleMania diesen Stuhlschlag zum Kopf ausgeführt haben, der allerdings ja natürlich von Undertaker abgesichert wurde, aber anscheinend darf man diese Stuhlschläge jetzt nicht mal mehr abgesichert zum Kopf zeigen. Ja, das ist kein Gerücht, das ist so offiziell auf der WWE-Website. Ja, ich meine nicht als Gerücht, aber angeblich sollen die eine Strafe bekommen haben. Inwieweit das jetzt wirklich eine Strafe gewesen ist, weiß ich nicht. Man muss dann natürlich zur Öffentlichkeit jetzt so von wegen zeigen, hier, wenn die was so machen, dann bekommen auch die Topstars da eine Strafe. Aber inwieweit man jetzt wirklich bestraft hat, will ich mal. Naja. Also ich bin mir sicher, dass die eine Strafe bekommen haben, nur wahrscheinlich wird die Höhe der Geldstrafe so gering sein, dass das für die eh keine Rolle spielt. Und die haben ja die Höhe auch nicht veröffentlicht. Aber die müssen das natürlich schon aus rechtlichen Gründen machen, ne? Damit dann, wenn mal irgendein Wrestler so einen Stuhlschlag zeigt gegen anderen, dass der dann so einen Stuhlschlag abbekommt, nicht gegen WWE klagen kann, sondern dass WWE zeigen kann, nee, selbst wenn die wichtigsten Leute bei uns das gemacht haben, die haben wir sofort bestraft. Wir heißen das nicht gut. Also das ist mehr so eine Rechtsgeschichte. Mhm. Naja. So haben wir das. So haben wir das. So, Raw fand ich auf jeden Fall ganz nett. War gut. Achso, das war ja Raw, ja richtig. Ja, Raw fand ich diesmal auch recht unterhaltsam. Daumen in die Höhe. Vor allen Dingen durch diese diese Edge-Geschichte natürlich. Ja, das Von den Kämpfen her war jetzt nichts herausragendes. Das Finn Cara Match war nicht. Da hatte ich mich drauf gefreut, dass es angekündigt wurde. Ja, ich auch, und ich war echt tiefst enttäuscht. Also das war echt. So ganz, es war fast eine Katastrophe. Auch nicht katastrophal schlecht. Also für mich war es kurz vor der Katastrophe. Nee, so schlimm fand ich es Schrecklich. nicht. Und ich muss sagen, dieser Trampolinspot, man hat das noch immer nicht so ganz mit der Kamera geschafft. Man sah ganz gut, dass er auf das Trampolin gesprungen ist. Man konnte das Trampolin selber nicht sehen, aber man sah ganz gut, dass da was war. Und irgendwie der Sprung in den Ring so ganz wollte er auch noch nicht klappen. Wieder gegen das oberste Seil. Ich bin mir nie so ganz sicher, ob das jetzt Absicht ist oder ob das quasi Ich dann. auch nicht, aber in dieser Show sah es insgesamt irgendwie sehr komisch aus. Also so sollte das bestimmt nicht. Als Charakter trotzdem immer noch gut. Ich glaube, Ja, der. auch ich finde das vor allem sehr gut, wenn dann diese Musik kommt, dieses Maya-mäßige und so, und dann die Lichter da in der Halle, dieses Blau, Grün, Rot, das wird so irreal. Das hatte ich ja schon mal genannt. Das finde ich sehr gut. So, SmackDown Das aufgezeichnet. Einzige, weshalb ich mich ein bisschen ärgere, dass ich nicht nach Dortmund gefahren bin. Sin Cara hätte ich ganz gern mal gesehen. Ja, und dann kann ich dir sagen, Sin Cara war nicht da. Ich habe gelesen, dass er in Dortmund gegen Primo gekämpft hätte und hinterher von Sheamus angegriffen wurde. Das würde ich mal ganz stark debattieren, aber das können wir auch ganz schnell rausfinden. Das ist gar kein Problem. Also ich war auf. Ich hatte vorhin noch Blogs gelesen und bei Wrestling News standen die Ergebnisse aus Dortmund. Also in Dortmund, war er auf jeden Fall nicht dabei. Da habe ich gestern mir noch den Live-Ticker verfolgt. Er könnte höchstens in München dabei gewesen sein. Da stand Ergebnisse Dortmund vom 15. Gestern war doch Dortmund, ne? Ja, aber in Dortmund war er nicht. Ist ja komisch, wo kommt denn Wrestling News dann auf die Idee zu schreiben, dass er gegen Primo gewonnen hätte? Nee, also Sin Cara ist mit Raw auf Tour. Das ist ja Nicht seltsam. mit SmackDown. Guck mal auf Wrestling News, ob du das da findest. Das, was sie als Blog-Eintrag haben, müssten die ja auch auf der Website haben. Ach ja, wenn du meinst, mache ich das doch mal. Wrestlingnews.com. Nee, das weiß ich nicht. DE oder so, ne? Das ist doch von Power Wrestling, dieser Blog, glaube ich. Ne, Power Wrestling gucke ich jetzt nicht drauf, das ist mir jetzt zu blöd. So, lassen wir das einfach mal. Also er war auf jeden Fall nicht dabei, das kann ich dir. Guck mal ruhig nach. Prüf das mal. Als ich gerade auf wrestlingnews.de gegangen bin, kam irgendein Twitter-Account. Da müssen wir den Hörern jetzt sagen. Kannst ja auch bei Moonsault oder irgendwo anders gucken, wo eine vernünftige Quelle ist. Guck doch bei Moonsault. Ja, hab ich ja. Ist ja eine vernünftige Quelle. Sin Cara ist mit Raw auf Tour, nicht mit SmackDown. Ich habe gestern auch einen Live-Ticker verfolgt auf Moonsault, beziehungsweise auch über diverse Twitter-Accounts von Leuten, die da waren, und Sin Cara war eindeutig nicht dabei. Das ist ja Weder. komisch. Kannst du mal auf die Dortmund-Ergebnisse gehen und mir sagen, was denn Dortmund die Ergebnisse waren, ob die anderen Sachen auch falsch waren, ob zum Beispiel diese Battle Royale wegen Continental-Titel, ob die stattgefunden hat. Ja, die hat stattgefunden. Die war direkt im Opener. Die hat Big Show gewonnen. Ja, das habe ich, genau, das stand auch in den Ergebnissen. Sag mir mal die anderen Ergebnisse. Guck mal kurz auf Musa nach, du bist dort da gerade. Ja klar, kein Problem. So, dann gab es ein Divas Tag Team Match. Kelly Kelly und Beth Phoenix haben Layla und Caitlyn besiegt. Das soll übrigens ganz gut gewesen sein, das Match. Chavo Guerrero besiegt Drew McIntyre. Ja, das habe ich auch gelesen. Kane besiegt The Core, Justin Gabriel und Heath Slater. Also das soll ziemlich öde gewesen sein, mal davon abgesehen, dass Kevin Scheuren und jemand anderes wohl den Justin Gabriel angefeuert haben und er dann in seinem Heel-Charakter wohl so Handzeichen gegeben hat, von wegen, ja, haltet euch mal ein bisschen zurück. Intercontinental Championship Match, Wade Barrett besiegt The Big Show. Da gibt es wohl auch noch einen Slam von Ezekiel Jackson, der zum Sieg führte. Kofi Kingston besiegt Cody Rhodes, das war bis dahin wohl das beste Match. Edge kommt heraus, hält eine Promo, wird von Alberto Rio unterbrochen. Der Rio fordert Edge zu einem Match. Edge lehnt ab, meint aber, dass es einen Gegner für Alberto gibt. Und dann kommt Rey raus und die Zuschauer entscheiden sich für die Stipulation Dortmund Street Fight. Und Rey Mysterio kann Alberto Rio da dann besiegen. Und lässt sich zusammen mit Edge dann noch feiern. Hast du da was gelesen, wie dieser Dortmund Street Fight war? Das finde ich ja als Stipulation ganz interessant, aber ich weiß nicht, ob man das als Zuschauer dann wirklich gut beobachten kann, wenn die wirklich durch die Menge gekämpft haben. Also von durch die Menge habe ich nichts gehört. Ich weiß bloß, es gab einen Kendo-Stick, aber von durch die Menge habe ich nicht viel gehört. Ich denke mal, das Weil gab es nicht. das ist ja häufig beim Street Fight, zumindest bei den Fernsehsendungen und Pay-per-Views. Ich weiß nicht, wie es bei den Hausshows ist. War es dann wohl nicht so? Wir haben ja auch schon mal einen Street Fight gesehen zwischen Triple H und Umaga. Ich weiß nicht mehr genau, aber da gab es, glaube ich, auch nichts. War das nicht ein normales Hardcore-Match? War das ein Street Fight oder ein Ne, Hardcore-Match? das war ein Street Fighter, das weiß ich noch ganz Oder genau. für, ich weiß nur, dass es die die Mülltonne gab. Ja, das war ein Street Fight. Auf jeden Fall. Das wurde nämlich, das war ja noch ganz genau, das wurde direkt am Anfang der Sendung sogar des Events angekündigt. Der Veranstaltung. Ja, genau. Des Events. Der Veranstaltung. Des Events. Hier in Deutschland. Ja, ja. So ein bisschen ist das hier wie bei der Japanik-Platte, weil du auch immer zwischen Deutsch und Englisch hin und her wechselst. Im Diktat gibt es immer Abzüge. Ja, da du die Japanik-Platte aber ja sehr gut findest, sollte dich das ja eigentlich nicht stören, wenn ich das mache. Nee, aber du musst ja sehen, dass du bei deinen Aufsätzen mal besser wirst. Ja, die Aufsätze sind alle 1A okay, sowohl Deutsch als auch Englisch, also da kann man nichts sagen. Ja, dann bin ich ja mal, dann bist du ja demnächst ein gutes Zeugnis mit nach Hause bringen lassen. Bin ich mal gespannt dann. Ja, viel Spaß. Wenn die 2,3 erreicht hat. Aha. So, wir machen weiter. SmackDown, aufgezeichnet am 12.04. ausgestrahlt am 15.04. aus dem Times Union Center in Albany, New York. Aus dem Tanzlokal in New York, sagt er. Aha. Die Show wird von Alberto Rio eröffnet. Heute würde es nur um Edge gehen, aber es sei immer noch sein Schicksal, den World Heavyweight Championship Gürtel zu gewinnen, aber nicht einfach so. Edge soll rauskommen und den Titel an Alberto Rio überreichen. Doch statt Edge kommt SmackDown General Manager Theodore Long. Zu einer Titelübergabe wird es jetzt nicht kommen. Bei Extreme Rules wird es weiterhin ein Ladder Match um das Gold geben und Alberto Del Rio wird weiterhin Teil dieses Match bleiben. Jedoch fehlt nun eine zweite Person in diesem Ladder Match und diese Person wird man heute in einer 20-Man Over the Top Rope Battle Royale ausfindig machen. So, für das nächste Match setzen sich Wade Barrett, Justin Gabriel und Heath Slater ans Kommentatorenpult. Ezekiel Jackson hat endlich mal ein Singles-Match gegen Kofi Kingston. Da gab es eine sehr wichtige Szene, als Ezekiel Jackson draußen so einen Gorilla Press Slam gegen Kofi Kingston gezeigt hat und den dann direkt da beim Kommentatorenpult auf Barrett, Gabriel und Slater, die da saßen, geworfen hat. Momentan ist es ja so, dass sich alle aus Core so ein bisschen gegenseitig beweisen wollen, wie toll sie doch sind und ja. Das war dann die Aktion von Ezekiel Jackson, der kann Kofi Kingston dann auch besiegen und posiert da noch ein bisschen im Ring, während draußen die drei anderen Chormitglieder stehen und ja, dann kommt der größte Fehler des Ganzen. Jackson bekommt ein Mikro in die Hand gedrückt und sagt, dass er heute die Battle Royale gewinnen wird und Ezekiel Jackson am Mikro ist ein Albtraum. Ein ganz großer. Ja, er ist immer sehr nervös und er hat sich direkt auch wieder versprochen. Ein Wort bei dem, was war das noch? Irgendwas mit T war das. Ich weiß gar nicht mal genau was. Direkt auf vor Domination kam da was. Nochmal was, ja genau, da war irgendwas mit, er wäre der, irgendwas auf Domination, was war das Wort, Peep, ich weiß es nicht mehr. Und bei dem Wort hat er sich beim ersten Mal versprochen und dann musste er es wiederholen und das wirkte alles sehr unglaubwürdig dadurch. Ja, also Ezekiel Jackson Hand in die Mikro drücken ist das allerletzte, was man machen sollte. Ja, der ist aber einfach zu nervös, das ist, was man, wenn er das wirklich lernen soll, dann muss man ihn in den Hausshows lange Promos geben, weil da merkt das keiner. Oder da sieht man es im Fernsehen nicht. Und wenn er das dann gelernt hat, dann erst bei den Fernsehshows, wo es jeder sieht. Mhm. Naja, finde ich sehr interessant, dass gerade solche Leute da sehr nervös sind. Aber. Das ist eigentlich üblich. Also egal wie bekannt und wie groß und wie wichtig du bist, viele Leute sind beim öffentlichen Sprechen nervös. Und das ist ja nun entsprechend vor Tausenden von Leuten. Ja, ich meine nun gerade so ein Powerhouse wie Ezekiel Jackson. Das hat damit nichts zu tun. Nee, ist schon richtig. So, dann sehen wir Backstage Laycool. Die haben ihre erste Sitzung bei diesem Paartherapeuten und Layla redet daraufhin ein, dass sie ein Team sind, aber Michelle McCool mag die ganze Sache nicht so ganz und geht dann auch weg. Ja, das war gar nicht lustig. Ich dachte, da kommen jetzt bestimmt viele lustige Segmente, aber das war nur langweilig. Ja, so dolle war es nicht. Nö, langweilig. Ja, ganz so schlimm war es jetzt auch nicht, aber war jetzt nicht so fantastisch. Langweilig. Naja. Cody Rhodes kommt raus und meint, dass sein Sieg über Rey Mysterio bei WrestleMania 27 noch nicht genug ist. Heute wird er die Battle Royale gewinnen und bei Extreme Rules wird er World Champion. Ich finde übrigens super, wie bei Cody Rhodes immer das Licht so schön abgedunkelt wird. Passt perfekt passt perfekt zu dem Gimmick und auch der Entrance-Song ist super. Das finde ich auch. Promo war am Anfang ein bisschen holprig, wurde dann aber besser. Ja, Cody Rhodes ist super. So, ein Gewinn des Titels wäre eine kleine Entschädigung für die Attacke von Rey Mysterio gegen sein Gesicht, aber er wird trotzdem erst aufhören, wenn die Gerechtigkeit am Ende siegt und Rey Mysterio entblößt wird. Rey Mysterio stürmt zum Ring und zeigt nach ein paar Kontern und so weiter den 619. So, dann folgt hier auch nochmal das Promo-Video von Awesome Kong. So, Rey Mysterio kam raus, um ein Match zu bestreiten, und das konnte er via 619 gegen Drew McIntyre besiegen. Gewinnen. Ja. Das Match konnte er nicht besiegen, aber er konnte es gewinnen. Ja, das kommt, weil ich hier gerade auf dem Bildschirm Rey Mysterio besiegt Drew McIntyre per 619 lese, und das kann das schon mal passieren. Das war, fand ich, ein ziemlich gutes Match bis zum Ende hin. Am Ende haben sie sich bei dem Spot, habe ich den Eindruck, ein bisschen verhauen. Ich glaube, da hatten sie sich nicht gut abgesprochen. Dann stand nämlich auf einmal Drew McIntyre auf, als Rey Mysterio vom Ringposten da seinen Sprung zeigen wollte. Und dann hat wohl der Drew McIntyre das gemerkt und ist nach hinten wieder weggefallen, sodass er in Position lag. Aber das sah mir irgendwie so aus, als wenn sie sich da nicht ganz richtig abgesprochen haben. Mhm. Ist mir jetzt nicht aufgefallen, bei dem Match war ich so ein bisschen... Ansonsten fand ich das Match übrigens ziemlich gut. Ja, es ist mir jetzt nicht so sehr aufgefallen. Bei dem Match war ich ein bisschen mit anderen Sachen beschäftigt. Backstage sehen wir nochmal Edge. Der verabschiedet sich jetzt auch nochmal von ein paar Leuten aus dem SmackDown-Locker-Room. Und zum Schluss gibt es auch noch einen Handshake mit mit Kane. Was auch noch ganz interessant ist, er sagt in seiner Promo dann auch noch, dass das wäre jetzt nicht gerade so gut für das Gimmick von Kane und würde jetzt das ganze Gimmick von Kane zerstören. Aber Kane wäre wohl auch... sehr wichtiger, großer Freund von ihm über die letzten Jahre gewesen und er liebe diesen Riesen. Ja, das kann man ruhig sagen, dann bei so einer Situation. Ja, man merkte auch, dass da alles jetzt außerhalb des Gimmicks war. Ja. Es kam dann zum Beispiel auch noch bei Raw, als die Leute rauskamen und Edge da applaudiert haben. Das war direkt nach dem Match gegen Jerry Lawler und Jack Swagger kam dann auch nochmal raus, noch in Ringkleidung und hat da applaudiert. Also das ist nicht weiter dramatisch. Das gehört sich so, finde ich. Ja, finde ich auch. Fand ich auch sehr gut. Und dass man bei SmackDown? Dass man bei solchen Sachen dann gerne auch nochmal aus dem Gimmick rauskommt. Ja. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. So, Backstage meint Rosa Mendez zu Edge, dass sie ihn vermissen wird. Alberto Rio kommt hinzu und bietet Edge einen Handshake an. Edge beachtet Del Rio aber gar nicht und verlässt den Bereich. So, Kelly besiegt Layla. Gott, oh Gott. Kelly besiegt Layla. Via Roll-Up. Zuvor lenkt Michelle McCool unabsichtlich ab. Früher gab es ja mal den Filmfilm bei Sat.1, nicht den normalen Film. Ja, das stimmt. Da weiß ich auch nicht, was sie damit wollen, immer Film zu sagen. Es ist ein besonders guter Film, der Filmfilm. Klar. Deshalb sagt man auch Kelly, klar. So, und ja. Layla. Match of the Night. Ja, also die Situation zwischen Michelle McCool und Layla löst sich jetzt total auf. Michelle McCool schubst Layla nach dem Match auch nochmal ordentlich weg, also das scheint dann jetzt wohl so langsam wirklich vorbei zu sein. Man hat das jetzt ja schon seit längerer Zeit immer mal wieder so ein paar Sachen gezeigt, aber wollte sich da wohl noch nicht so ganz von diesem Team trennen, aber jetzt langsam ist es dann wohl mal soweit. Ja, WWE muss ein bisschen aufpassen, dass sie nicht in so eine Situation wie bei TNA kommen, dass zu viele sich gleichzeitig streiten, weil im Moment haben sie ja diese Streitigkeiten bei The Core und dann bei McCool und Layla. Jetzt müssen sie aufpassen, dass sie nicht noch ein weiteres dazu nehmen. Also so wie es jetzt ist, geht's noch, das ist okay. Aber wenn sie jetzt noch eine weitere Gruppierung oder ein Tag-Team nehmen, was sich zerstreitet, dann wird es irgendwann sehr TNA-ähnlich. Ja, da hat WWE ja den Vorteil, dass WWE einfach nicht so viele Tag-Team hat. Das könnte da ein kleiner Vorteil sein. Ja. So, dann kommt die... Also sie haben ja noch mit CM Punk da die Gruppierung. Da könnten sie den Fehler machen. Und dann haben sie ja versucht, so ein bisschen Big Show und Kane als Tag-Team. Ja, ich weiß auch nicht, ob man Core und Nexus gleichzeitig so auseinander streiten lässt. Das macht man, glaube ich, nicht. Ich hoffe nicht, das wäre ziemlich dämlich. Ja. Ich hoffe nicht. Bei TNA wird man es machen. Bei TNA hat man auch viele Leute dafür. 20 Men Over the Top Rope Battle Royale. Teilnehmer sind Brodus Clay, Chavo Guerrero, Chris Masters, Cody Rhodes, Kurt Hawkins, Drew McIntyre, Ezekiel Jackson, Heath Slater, JTG, Kane, Kofi Kingston, The Big Show, Trent Barretta, Tyler Rex, Wade Barrett und Yoshitatsu. Und die letzten vier, die noch im Ring sind am Ende, sind Christian, Jack Swagger, Rey Mysterio und Justin Gabriel. Gabriel hat davor übrigens noch als fünf letzten Wade Barrett rausgeschmissen. Ja. Das ja, mal dazu. Er ist schon von dem Core, außer Wade Barrett, derjenige, der das auch am meisten verdient, dass man ihn ein bisschen pusht. Von daher fand ich das gar nicht so schlecht. Ja, ich muss sagen, ich finde Heath Slater auch sehr gut und Wade Barrett auch. Also, die mag ich alle drei sehr gerne. Also, Wade Barrett finde ich gut. Heath Slater, finde ich, ist so ein typischer Mid-Carder. Zwar unterhaltsam, aber der wird niemals im Main Event stehen. Nee, da gehe ich auch nicht von aus, aber trotzdem finde ich den sehr gut. Ja. Justin Gabriel würde ich das zutrauen, sogar mal irgendwann im Main Event zu kommen, wenn er in seinen Promos noch besser wird. Obwohl die Promos haben sich schon verbessert bei ihm. Main Event glaube ich nicht. Bei Gabriel hoffe ich auf Intercontinental-Teil. Den sollte man sowieso mal wieder ein bisschen hoch pushen und da gäbe es genug Leute, die das machen können. Der ist hier so gut wie tot eigentlich im Moment, ne? Ja, leider. So, Thomas, erzähl du uns mal das Ende der Battle Royale. Oder muss ich jetzt mal überlegen? Das ist schon wieder ein bisschen her, dass ich das gesehen habe. Lass mich mal überlegen. Es sind Christian, Rey Mysterio, Justin Gabriel und Jack Swagger im Ring. Wer ist denn als nächstes rausgeflogen? Dann ist, glaube ich, als nächstes Justin Gabriel, aber ich weiß nicht, wer ihn rausgeschmissen hat, ob das Rey Mysterio war. Und dann ist auf jeden Fall Rey Mysterio rausgeflogen. War denn das? Genau, Rey Mysterio ist auf jeden Fall von Jack Swagger rausgeschmissen worden. Da waren so einige ganz interessante Moves direkt am Ringsaal, wo er knapp rausgeflogen ist, aber nicht ganz. Und am Ende konnte aber dann Jack Swagger ihn dann noch vom Ringsaal so weg schlagen, sodass er runtergefallen ist. Und zum Ende gab es dann Christian gegen Jack Swagger. Das war so ein mittelmäßiges Match. Das ging, war aber nichts Herausragendes. Da gab es dann einige Moves auf dem direkt auf dem Ringrand, wo der eine außerhalb und der andere innerhalb war. Und dann hatte Jack Swagger seinen Ankle-Lock gezeigt. Und Christian, wie heißt dieser Move, wo er sich so katapultiert zwischen den Seilen? Weiß ich jetzt gerade nicht. Wie so ein Pendel, weißt du, was ich meine, ne? Wie so ein Pendel. Ja, ja, klar. Mit dem, aber ich kann es dir jetzt gerade nicht sagen. Auch gezeigt und ich weiß gar nicht mehr, wie das Schlusssegment war. Das, weißt du das noch? Ich weiß auf jeden Fall, dass Christian gewonnen hat, aber ich weiß gar nicht mehr genau, wie er ihn rausgeschmissen hat. Da hat irgendjemand eingegriffen. Ja, bei Jack Swagger war es dann wahrscheinlich Michael Cole und der wollte dann da helfen. Michael Cole wollte... Ja, ja, warte, Christian stand außerhalb der Seile, hätte rausgeschmissen werden können. Aber das war doch schon mit Rey Mysterio, oder? Rey Mysterio wollte doch irgendwie einen 619 gegen Swagger zeigen und hat sich da nicht Michael Cole davor geworfen? Nee, ja, ja, das war auch, aber nee. Christian stand außerhalb des Rings, hätte direkt rausgeschmissen werden können. Cole kam dann, wollte ihn an den Beinen so wegziehen und dann kam, konnte er sich da irgendwie durch einen Kick befreien. Genau, und ja, ja, und Swagger kam angerannt, er hat das Seil runtergezogen, Swagger übers Seil und fertig. Genau, aber das war relativ klar, das haben sich alle auch schon gedacht, dass jetzt quasi Christian die Rolle von Edge einfach übernimmt. Ja. Das wäre natürlich auch gut, wenn sie ihm tatsächlich mal die Chance geben und den Titel geben, aber ich glaube es nicht. Ich glaube, Alberto Del Rio wird den gewinnen, aber Christian hätte das zumindest verdient. Ja, vom Ringerischen ist er gut, vom Promo ist er gut. Gut, das Äußere ist bei ihm. Der sieht halt sehr, sehr normal und natürlich aus und nicht so richtig außergewöhnlich. Ne? Ja, mich persönlich stört das nicht, aber es gibt hier einen gewissen Vince McMahon, den das sehr stört. Das ist schade. Ja. So, dann kommen wir natürlich auf die sehr wichtige Edge-Promo zu sprechen. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob die jetzt nach der Battle Royale oder vor der Battle Royale kam. Ich meine, die war danach. Ja, das meine ich eigentlich auch. Hier steht sie davor. Ja. Aber so, ja, Edge hält eine sehr lange und ausführliche Rede. Er kann sich gar nicht so wirklich vom Mikro trennen. Er blickt nochmal auf seine Karriere zurück und wie er sich seinen ersten World Title holte. Übrigens in der gleichen Arena. Das war New Year's Revolution 2006. Da hat er sich nach dem Edge den Titel geholt. Ach, das war das, wo zum ersten Mal die Money in the Bank die Überraschung war und er das gegen John Cena, nachdem der die Elimination Chamber gewonnen hatte, den Titel geholt hat, ne? Mhm. Er bedankt sich bei seiner Mutter, die sitzt in der ersten Reihe. Er sagt, die wäre wohl immer sehr hartnäckig mit ihm gewesen und ohne ihr hätte er wohl jetzt, stände er wohl nie hier mit all den Schmerzen, die er hatte und so. Und dann geht er auch nochmal zurück hinter den Vorhang und meint, er kommt nochmal wieder. Er möchte seinen Entrance auch ein letztes Mal zeigen mit all den Gesten, die er da immer macht, mit dem Feuerwerk und so weiter. Und platziert dann den World Title im Ring. Unter Standing Ovations verlässt er dann die Halle. Und jetzt kommt die Battle Royale, denn darum geht es ja jetzt um den Titel. Jetzt wäre die gekommen und nach dem Match kommt er dann halt nochmal raus, wenn als Christian feiert und lässt sich zusammen mit Christian nochmal feiern und hält auch nochmal sehr lange eine Rede. Also da jetzt nochmal sehr ausführlich. Also da bedankt er sich nochmal bei allen Leuten, die da irgendwie was mit zu tun haben. Und das ist eigentlich so ein Promo, das müsste man mal als Audiomaterial bringen. Da müsste man es mal wagen, trotz Copyright-Sachen das irgendwie hochzuladen, nur das als Audiodatei. Weil das war... Nee, weil das war eine sehr schöne. Ja. Sehr, sehr schön. Also kann man schlecht beschreiben, muss man sich unbedingt mal angucken. War auch sehr. Also, dann kam noch das ganze Roster da auf das Entrance Stage und hat applaudiert und dann kam noch Big Show in den Ring und Edge hat so langsam auch angefangen, da einige Tränen zu vergießen und Mysterio, Chavo und wer noch kam da dann noch hinzu? Ja, das waren sie, ne? Mysterio und Chavo und. Ja, und dann kam. Und Big Show und das sind wohl auch so seine besten Freunde, nämlich waren. Ja, am Ende kam dann noch die Musik von Triple H, der kam dann noch raus und umarmt Edge nochmal. Ja, das ist so ein bisschen seine Rolle jetzt auch, er kam ja auch im Anzug als Offizieller. Genau. Da hatte ich schon so ein bisschen damit gerechnet, na mal gucken, ob vielleicht sogar Undertaker rauskommt, aber das macht er, das hat er ja wohl nur bei Ric Flair gemacht und ja auch nur in dem Segment, wo das nicht mehr live übertragen wurde. Ja, aber man kam es dann halt nur auf DVD. Man bekam es dann halt nur noch auf DVD. Mhm. Naja. Edge hat übrigens vorher auch noch bei den Freunden, die er vermissen wird, Undertaker aufgezählt. Und er hat auch noch Vince McMahon gedankt, als Vince McMahon, nicht als Mr. McMahon. Und ja, meinte, er würde jetzt sich jetzt wohl direkt gleich erstmal eine riesige Menge Eis reinfressen und wird ein paar schöne Zeit mit seinen Hunden verbringen. Ja, Edge ist einer der wenigen, die wirklich intelligent vorgesorgt haben, auch im Gegensatz zu beispielsweise Ric Flair. Das heißt, der hat wirklich Geld zurückgelegt, der hat sich da eine Gegend ausgesucht, wo er sich ein Haus gekauft hat, die wohl sehr nett sein soll, wo man sehr gut leben kann, so ein bisschen Bohemian-mäßig, also eine relativ rege Kulturszene. Das heißt, da kann man abends dann ganz gut weggehen und irgendwo Live-Konzerte und sowas gucken. Das soll wohl so eine sehr schöne Ecke sein, hat der Bruce Mitchell erzählt, er kannte den Landstrich nämlich und wahrscheinlich wird er irgendwo bei WWE hinter den Kulissen als Road Agent oder so dann mal wieder aktiv werden. Ja, irgendwie dann nochmal vielleicht nochmal bei WrestleMania Auftritt haben, er wird ja in die Hall of Fame wieder früher oder später sowieso eingeführt, die Frage ist, ob dies ja nächstes Jahr in Miami schon oder ob man dann doch nochmal ein Jahr bis Kanada wartet. Das kommt drauf an, wo dann im nächsten Jahr ist. Also wenn im Jahr danach in Toronto oder so ist, dann bin ich mir sicher, dass sie bis dahin warten. Wenn es im nächsten Jahr auch wieder irgendwo in den USA ist, wo er keine direkten Verbindungen hat, würde ich vermuten, dass wir so wie bei Shawn Michaels gleich machen. Ich würde wünschen, dass man ihn direkt nächstes Jahr in Miami schon einführt und in Kanada dann irgendwie einfach einen Auftritt bei WrestleMania nochmal so einen kleinen. So würde ich mir das wünschen. Hat ziemlich Glück gehabt, dass sie ihn da nochmal zu einer Untersuchung geschickt haben, dass sie das entdeckt hätten, wenn ich daran denke, dass er mit dieser Verletzung ein Leitermatch hätte machen. Ja, das hatte er ja auch erwähnt. Er ist froh, dass es jetzt rauskam, anstatt dass er dann irgendwie bei Extreme Rules am 1. Mai da im Leitermatch irgendwie einen Stunt macht und letztlich nicht wieder aufstehen kann oder so. Genau, also da muss man sagen, da haben sie wirklich Glück gehabt und das zeigt auch, ich meine, die Kämpfe sind alle abgesprochen, das weiß ja mittlerweile jeder. Zeigt aber, dass es halt auch eine sehr gefährliche Art von Unterhaltung ist für die, die das im Ring betreiben. Ja, das hatte er ja auch noch erwähnt, dass Wrestling halt wehtut, leider. Aber er hat auch gesagt, also wenn er das jetzt nochmal alles zurückspulen konnte, spulen könnte, dann würde er das natürlich nach einem Augenbrauenzucken sofort nochmal machen. Mhm. Er ist wohl auch noch ziemlich gut befreundet mit neben Christian. den anderen besten Liter. Tatsächlich die Kanadier mit Chris Jericho ist ja sehr gut befreundet nach wie vor und auch mit Lance Storm. Und Lance Storm, der hat ja alle zwei Wochen bei Figure 4 Weekly die Sendung mit Brian Alvarez. Die habe ich heute gehört, die aktuelle. Der hat dann auch gesagt, wenn da irgendwas wäre und Edge auf die blöde Idee käme, jetzt mache ich doch nochmal ein Match, da würden sie schon dafür sorgen, dass er das nicht macht. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Edge nicht auf die blöde Idee kommen wird. Nee, er glaubt das auch nicht. Also Lance Storm sagt auch, er wäre einer von den intelligentesten da so im Rollen. Also unter all den Erfolgen, die Edge da dann aufgezählt hat, hat er übrigens auch einige Male Lita erwähnt, mit der hätte er wohl auch sehr viel Spaß gehabt. Also man muss sich dieses Promo auf jeden Fall mal angucken. Zudem hat vor allem das Promo bei SmackDown auch eindeutig gezeigt, was für ein sympathischer Kerl der Edge doch ist. Ja, ein sehr emotionales Segment dabei SmackDown. Ja, leider. Also es war ja abzusehen. Edge hat ja vorher auch schon über Rückzug laut nachgedacht. Er hat ja gesagt, auch als vor echt 8 Jahren das mit dem Nacken da passiert ist, da war ihm schon klar, dass er jetzt auf Zeit spielt, aber das so plötzlich kam, da war er natürlich nicht drauf vorbereitet. Ja. Naja, da war eine gute SmackDown, also jetzt vor allem das Promo, wie gesagt, man müsste das mal irgendwie in Audio, als Audiodatei haben sollen, müssen. War sehr gut, muss man sich auf jeden Fall. Aber auch schön ist, sich das anzugucken. Klar. Weil man dann so ein bisschen die Reaktion seiner Mutter, die am Publikum ist, sieht und dann später mit den Wrestlern, die dann da an der Eingangsrampe stehen, das ist dann natürlich auch ein beeindruckendes Bild. Ne? Deshalb ist es ganz gut, wenn man sich das dann auch angucken kann. Mhm. Ja, also sehr emotional. Wenn die WWE mal wieder bei einer DVD ein bisschen vernünftige Verkäufer haben möchte, dann sollten sie bei der Extreme Rules, weil da müssen wir ja die Vorgeschichte, dass Edge durch Christian ersetzt wird, sowieso zeigen, dann sollten sie das als Bonus, das ganze Segment mit draufpacken. Ich habe gesehen, in meinem Silvervision Newsletter, den ich ja immer bekomme, es gibt jetzt die Edge 2 DVD-Set, was es ja vor ein paar Jahren mal gab. Da hatte man wohl auch gedacht, okay, machen wir erstmal 2 DVDs und ein paar Jahren kommt dann 3 DVDs, haben wir jetzt so ein bisschen vorbeigezieht. Ich finde, man sollte diese DVD vielleicht noch um eine DVD erweitern, jetzt mit etwas aktuellerem Material und da dann vielleicht auch noch diese Abschiedssequenz mal draufballern. Ja, das wäre eine ganz gute. Dieses 2 DVD-Set gibt es bei Silvervision jetzt übrigens für umschlagbare $7, also da kann man durchaus mal zugreifen, das ist sehr billig. Mhm. Ja. Bei DVDs werden nicht mehr allzu viel gekauft, deshalb werden die jetzt auch dann zu entsprechenden Preisen angeboten. Ja, wobei man sagen muss, Silvervision ist bei solchen Aktionen immer sehr, sehr billig. Ja. Also da kann man sehr, sehr oft Schnäppchen machen. Ja. Ja, das auf jeden Fall zu dieser sehr emotionalen Promo. Aber den gekauft. Hm? Was denn? Aber trotzdem seit Ewigkeiten nichts mehr bei Silvervision gekauft. Nee, ich auch nicht. Das liegt. Ich habe lange keine Wrestling-DVD mehr gekauft. Nee, ich auch nicht. Ich werde mir WrestleMania 27 als Blu-ray kaufen. Ich bin noch am Überlegen, weil wie gesagt, die WrestleMania hat mir ja nicht so gut gefallen, aber die Hall of Fame mit Shawn Michaels, ich glaube fast, da werde ich kaum an der DVD vorbeikommen, die muss ich wahrscheinlich haben. Ja. Naja, diese Woche ganz... Na, wir gucken das, oder wenn du das... wenn du das auf Blu-ray holst, dann können wir das ja nicht bei Oma kaufen. Nee, das klappt dann nicht, du. Das geht nicht. Das können wir dann höchstens mal hier gucken. Ja, damit hätten wir die emotionalen Abschied von Edge auch absolviert. Ich muss sagen, bei SmackDown, da war ich dann als starker Fan vom Rated R Superstar auch kurz vor den Tränen. Es war schon sehr emotional, muss man sagen. Das war schon. War sicherlich am Weinen vom Fernseher. Ja, so ungefähr. Ich fand das schon sehr. Naja. Ja, das es ist sehr schade, muss man sagen. Ja, das war ja auch sehr traurig und sehr emotional. Das ist ja nichts Schlimmes weiter. Es war sowieso dann in der Hinsicht eine sehr traurige Woche mit dem Selbstmord von Larry Sweeney. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Nee, ehrlich gesagt nicht. Das war schon eine ziemlich furchtbare Woche, weil irgendwie am Montag kam die Meldung, dass Larry Sweeney sich umgebracht hat. Er war ein ganz, ganz großartiger Manager bei Ring of Honor, aber schon vor einigen Jahren dann dort nicht mehr aktiv. Und da haben alle gesagt, das ist so der sozusagen Bobby Heenan der Neuzeit. Der war also wirklich hervorragend. Der war sowohl Manager als auch selber Wrestler, hat in einigen kleineren Ligen auch gewrestelt. Hatte unter anderem auch übrigens eine kurze Fehde mit dem Brian Alvarez in seiner Independent-Liga da. Und der galt aber als die die nennen das im Amerikanischen Bipolar. Ich weiß nicht so genau, was das ist, wie man das im Deutschen übersetzt, ob man das als schizophren oder als manisch oder was bezeichnet, weiß ich nicht. Er war jedenfalls relativ krank und musste Medikamente nehmen, und wenn er seine Medikamente nicht bekommen hat, dann ist er auch sozusagen ziemlich seltsam geworden. Und dann hat er jetzt wohl sich, ja, weiß ich gar nicht, am Montag oder am Sonntag hat er sich tatsächlich umgebracht, und dann auch ziemlich fies. Das war wohl irgendwie auch an irgendeiner Stelle, wo eine Wrestling-Veranstaltung dann am nächsten Tag stattfinden sollte oder stattgefunden hat, oder in einer Trainingshalle oder was, ich weiß es nicht. Jedenfalls soll er sich am Ringpfosten da wohl erhängt haben, was natürlich dann auch noch doppelt mies ist. Und vor allem, weil der war ja sehr jung und so talentiert. Der hat aber wohl irgendwann eine Anklage bekommen wegen betrunkenem Autofahren, obwohl er nicht betrunken Auto gefahren ist, sondern der ist, als er auf Tour war, irgendwo hingefahren, auf dem Parkplatz irgendeiner Kirche dann stehen geblieben und hat sich da ins Auto gesetzt und hat dann getrunken und im Auto geschlafen. Und dann haben ihn die Polizisten aber da entdeckt, und weil er dann betrunken war, während er im Auto saß, galt das als betrunkenes Fahren. Und dann haben viele gesagt, weil er jetzt auf den Prozess gewartet hat und Angst hatte, ins Gefängnis zu müssen, dass das eventuell der Grund gewesen wäre, warum er sich dann am Ende des Tages umgebracht hat. Also das war eine ziemlich schlechte Woche fürs Wrestling. Ja, sehr grausig. Und mit Edge jetzt muss man gucken, wie das mit dem SmackDown-Roster weitergeht. Da hat man jetzt auf jeden Fall wieder einen großen Superstar verloren. Ich habe auch jetzt in Dortmund, ich habe da so ein bisschen die Twitterer nachgefragt, die da live da waren. Also es war wohl soweit eine ganz gute Sendung. Gab wohl weniger Haltegriffe als bei der letzten Tour, aber es fehlte wohl die Star-Power. Ja, am Ende Edge war ja noch dabei, ne? Aber das hat... Ja, aber natürlich auch nicht aktiv. Und zudem, ja, Undertaker war nicht dabei und so. Und zudem waren die auch alle nicht gerade so perfekt ausverkauft, die Hallen. Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Weißt du, wie voll es war in Dortmund? Geschätzt von Reds 4.500. Aber es ist eine geschätzte Zahl. 4.500. Und in die Halle gehen wie viel? 8.000? Nee, es ist halt so eine normale. Wo war das jetzt? Dortmund, das ist die, ich weiß gar nicht, wie heißt die da? Westfalenhalle? Ja, genau, da passen, ja, das ist so 14, 15, 16.000, also so die normale. Eieieiei, und dann waren nur 4.000 aber da. Ja, das ist vergleichbar, wie wenn sie jetzt irgendwie König Pilsener kommen. WWE nimmt ja sowieso immer diese 15.000er Hallen, das weiß man ja. Das ist natürlich 4.000 getan, das ist ganz schlecht. Ist das nicht auch die Halle, in der das Lena-Konzert ist? Korrekt. Dann kannst du dir ja mal die Größe live angucken. Da bin ich ja mal gespannt, wie viele dann zu Lena kommen. Ich tippe auch mal auf 5.000. Ist dann auch ein bisschen schade, aber gut, ist halt so. Sind halt auch sehr teuer, diese Veranstaltungen. Und jetzt WWE, ich meine, das sieht man ja daran, dass wir auch nicht hin sind. Sonst sind wir ja wirklich zu jeder Veranstaltung sind. Ja. Dadurch, dass die natürlich zweimal im Jahr jetzt kommen und das jetzt auch schon einige Jahre, hat man dann das aktuelle Roster auch gesehen? Da sind wenig. Ja, ich habe das auch schon. Ich habe das auch schon auf dem Moonsault, auf dem Cyborg mehrmals geschrieben und da so ein bisschen mitdiskutiert. Also man müsste unbedingt mal wieder Raw bringen. Ich denke, dann würden die Hallen auch wieder um einiges voller werden. Ich denke, dann könnte man vielleicht auch einige bis kurz vor's Rausverkauf bringen. Gab es in Dortmund irgendeine Ankündigung, ob im November wieder die Survivor Series Tour ist und wer dann kommt? Ja, im November ist wieder eine Tour. Warte, ich muss da gerade einmal zu der News wechseln, da ist bisher nur ein Deutschlandtermin angekündigt worden, und zwar in Frankfurt. Ich kann einmal die Termine vorlesen. Mhm. 5. November, Wien, Stadthalle. Warte mal ganz kurz, ich muss mal vom Kalender mir die Tage angucken. Ich hätte nämlich eigentlich mal wieder Lust, mal wieder hinzufahren. Mhm. Ja, das wäre der 5. November. 5. November, Samstag, bei welcher Stadt? Wien. Nee, das ist schlecht. 9. November, Brüssel. Schlecht. 10. November, Zürich. Schlecht. So, dann der bisher einzige für dich interessante Termin ist der 12. November. Das wäre dann in Frankfurt in der Festhalle. Das ist gut. Das ist auch von der Erreichbarkeit her gut. Und am 13. sind sie dann in Lissabon. Also am 12. in Frankfurt. Das ist ja ein Samstag. Das ist ja direkt eine Woche nach deinem Geburtstag. Das war schön. Und das ist SmackDown oder ist es Raw? Es ist SmackDown World Tour und interessant ist auch auf dem Poster, ist genau in der Mitte noch Edge drauf. Und das Poster mit der Meldung kam, nachdem Edge abgetreten ist. Also entweder, ja, ich weiß nicht, man hat wahrscheinlich das Poster schon vorher gehabt. Interessant nur, dass man das Poster dann noch raushaut. So. Ja, also SmackDown finde ich auch ein bisschen schade, weil das tatsächlich SmackDown ist. Die House-Shows waren ja früher eigentlich immer besser bei SmackDown, seltsamerweise. Mhm. Ja, meistens länger und besser, aber SmackDown hat schon sehr jetzt nachgelassen. Deshalb weiß ich nicht. Aber ich hätte schon auch mal wieder Lust. Ich glaube, ich war jetzt 2 Jahre nicht mehr, ne? Wann waren wir denn das letzte Mal zusammen? Das war in Hamburg, das müsste 2009 gewesen sein. Ja, siehst du, 2 Jahre. Eigentlich wäre es mal wieder Zeit. Muss ich mal gucken. Vielleicht schenke ich dir eine Karte zum Geburtstag. Ja, das wäre doch nett. Da muss man ja mittlerweile jetzt nicht mehr drauf achten. Haben Sie schon was gesagt, wann Vorverkauf anfängt? Nee, also ich weiß wohl für Zürich oder irgendwie, es gibt schon einen Termin, für den man bei Eventum schon Karten bekommt, für Frankfurt allerdings nicht. Ich kann allerdings noch mal in dem Newsartikel gucken, ob da was steht, wenn der nochmal geladen ist. Weil muss man mittlerweile, das ist dann wieder fast der Vorteil, mittlerweile muss man ja nicht mehr so drauf achten, weil so voll wird's ja dann meistens nicht mehr. Nee, also man bekommt auch kurz vor der Veranstaltung noch ziemlich viel Karten für vorne. Der Vorverkauf für Deutschland und Österreich startet am 6.5. Das ist der 6. Mai. Das ist recht früh? Nee, nicht wirklich. 6.5. Ja. Schreibe ich mir jetzt auch nochmal auf. Wird auch nochmal Lust, mal wieder hinzugehen, oder? Auf jeden Fall. Ja, dann vielleicht schenke ich dir das zum Geburtstag. Das würde mich doch sehr freuen. Das 6.5. Vorverkauf. Also, falls ihr da auf irgendwelche Ideen kommt, ihr seid ja auch schon mal da. Vorher mit dir absprechen, nicht, dass wir nachher... Nee, da kommen wir auf keine Ideen, das weiß ich wohl. So, dann gibt es noch eine News, die ich gerade hier nochmal vorlesen könnte. So, wie die American Airlines Arena aus Miami, Florida, da findet ja auch WrestleMania 28 statt, auf ihrer Homepage verkündet, wird Dwayne The Rock Johnson am 2.5.2011, einen Tag nach WWE Extreme Rules, live in der Halle sein. Doch dies wird kein gewöhnlicher Auftritt. Laut der Homepage wird The Rock da sein, um seinen 39. Geburtstag zu feiern. Neben The Rock wird auch das komplette Roster von Raw und SmackDown anwesend sein. Außerdem kommt es zu einem Tag-Team-Match zwischen John Cena und Randy Orton gegen The Miz und CM Punk, welches aber voraussichtlich nur ein Dark-Match sein wird. Mhm. Ja, vielleicht macht er auch Werbung für seinen neuen Film. Ich weiß gar nicht, obwohl in Amerika ist er schon gestartet, ne? In Deutschland kommt er demnächst. Das weiß ich nicht. Es gibt Fast and Furious-Reihe. Und der erste Film, der war ja sehr gut aus der Reihe und dann ist ja der Vin Diesel irgendwann als Hauptdarsteller abgesprungen und jetzt, ich glaube, bei dem fünften Film, der heißt dann, glaube ich, Fast Five, da sind wieder die beiden Original-Hauptdarsteller dabei und also auch dieser Vin Diesel und wohl auch The Rock oder Dwayne Johnson dann. Ja, interessiert mich jetzt alles nicht so sehr. Ich habe den, es gibt ja jetzt, glaube ich, auch schon wieder einen neuen Randy Orton-Film. Dann gibt es Chaperone von Triple H, den ich noch gar nicht gesehen habe. Den letzten Cena-Film habe ich auch nicht gesehen. Aber es wird überfrachtet ja, momentan. Wobei die Filme von Rock sind ja jetzt keine dämlichen WWE-Filme, sondern das sind ja schon gute Filme. Ja, ist schon richtig. Aber ich gucke nicht so viel Filme. Ich muss sagen, ich gucke jetzt viel mehr Serien. Ich habe jetzt hier Buffy, ja, die 2. Staffel liegen. Die gucke ich jetzt hier in Englisch. Das ist schon eine fantastische Serie. Habe ich dir ja gesagt, ja. Ja, ich weiß. Finde ich auch sehr gut. Mhm. Ja, vor allem in Englisch, also das ist nochmal um Längen besser. Ich gucke zwar mit Untertiteln, aber das macht nichts. Ja, ich habe häufig habe ich das so, dass ich am Anfang mit Untertiteln gucke und dann irgendwann ausschalte. Ja, aber ich glaube, ich lasse die lieber an. Das ist dann relaxter, so zu gucken. Mhm. Ja, das dazu soweit. Dann könnte ich noch einmal ankündigen, was ich denn in... Tough enough. Oh ja, ja, dann mach du mal einen Rückblick auf Tough Enough. Was ist dir so aufgefallen? Bei Tough Enough, lass mich mal kurz überlegen. Bei Tough Enough, wir wissen, in der letzten Woche ist diese junge Frau, die da Alicia Fox gegen Melina als bestes Match aller Zeiten bezeichnet hat, rausgeflogen. Zu Recht. Und jetzt diese Woche hat man leider einen Fehler gemacht. Welchen denn? Dass man Matt rausgeworfen hat, anstatt eine dieser unnötigen Frauen. Ja, da wäre ich jetzt gar nicht zugekommen. In der Vorwoche war ja diese Challenge oder dieses Haupttrainingsding, dieses 3 Minuten in den Ringropes laufen, hin und her. Ringseilen. Ringseilen laufen, was dann doch ziemlich viel Ausdauer bedeutet. Und in dieser Woche war vor allen Dingen viel Body Slams. Das haben einige recht kritisch gesehen, weil die haben unter anderem halt auch gezeigt, wie die Frauen die Männer da mit Body Slams geworfen haben. Und dadurch haben sie natürlich ein bisschen sozusagen offengelegt, dass so ein Body Slam, also auch wenn jetzt Fina Big Show Body Slammed oder damals Hogan Andre the Giant, dass das auch als leichterer, und deutlich schwereren so zu slammen eigentlich gar nicht so schwierig ist. Ja, ich glaube, bei Cena und The Big Show ist das nochmal eine andere Größe, als wenn eine Frau jetzt da so einen Mann slammt. Ja, vom Größenverhältnis ist das ungefähr gleich, aber Cena ist dann natürlich nochmal ein Stück kräftiger, aber so viel Kraft ist gar nicht notwendig dafür, weil das einfach hauptsächlich Technik ist. Der andere muss halt mitgehen und muss halt rechtzeitig in die Luft springen und so und das ging. Also das haben, also dieses Body Slam Training war, das haben viele als ein bisschen kritisch gesehen. So stört mich nicht. Ja. Und wenn man Wrestling als richtiger Wrestling-Fan ist, es ja sowieso egal, da weiß man es ja. Da ist mir auch relativ egal, ob es jetzt im Fernsehen so gezeigt wird. Ja, für uns ist das egal, ne? Für was die Wrestling-Experten halt als kritisch sehen, dass das ja so eine Reality-TV-Show ist, die viele sehen, die das diese Hintergründe halt nicht kennen. Und die ja, dann, ich finde das sowieso sehr hoch. Ich finde das sowieso sehr interessant, dass WWE sowas momentan zeigt. Aber. Das habe ich jetzt nicht verstanden, weil du gesprochen hast, wenn ich noch am Reden war. Ich finde das sowieso sehr interessant, dass WWE momentan sowas zeigt, so eine Reality-Sendung. Das passt ja irgendwie nicht ins ganze Konzept, aber. Ich finde die super. Ja, ich auch, ich dann auch. Dann war noch ein anderes Training, da ging es ging in der ganzen Woche darum, um den Umgang mit Ängsten. Da hat Stone Cold Steve Austin eine sehr schöne Rede, Ansprache im Ring gehalten, gesagt, dass jeder Tag, an jedem Tag begegnen einem Ängste, gegen die man ankämpfen muss, die man besiegen muss, speziell im Ring. Im Ring kann vieles passieren und ihm selber ist das auch schon vieles passiert. Er hat Leute im Ring sterben sehen und in jedem Moment muss man diese Ängste, dass sowas passieren kann, überwinden. Und dann gab es eine Übung, wo dieser Hugh Morrison, ist das glaube ich, ne? Ja, der kräftige Trainer. Dieser Unsympath, der von den Leuten verlangt, dass sie alle gut in Form und fit sind und selber aber ein ganz dicker ist. Ich finde den gut, vor allem was er auch... Der hat ja so eine kleine Feder, beziehungsweise das haben sie jetzt ja alle so ein bisschen, dass sie diesen Ryan, diesen Langhaarigen, nicht mögen. Und das ist ja ehrlich gesagt mein Favorit. Wahrscheinlich wird er schnell rausfliegen, aber ich finde den super. Ja, ist halt ein Weichei. Ich finde den super. Ich finde den super. Und wenn jemand zu sensibel ist und sozusagen nicht jeden Blödsinn mitmacht, dann ist er meistens nicht egal. Jedenfalls gab es so eine Übung, wo die Kandidaten sich in die Ringecke stellen mussten, so anlehnen mussten und der Hugh Morris ist mit voller Geschwindigkeit in die reingelaufen und hat da so einen Avalanche in die gegen die Kandidaten gezeigt. Die mussten dann auf ihn zu banken und dann mussten sie noch jeweils, ich glaube fünf, ne? Ja, das war glaube ich unterschiedlich bei den Leuten. Ich meine, das war immer dasselbe. Ich meine, sie hätten alle dann 5 Body Slams noch abbekommen und das war für einige schon ziemlich tough. Das war die erste Übung, wo es um Angst. Ja, das sah auch nicht schlecht aus. Interessant auch noch, beziehungsweise ganz nett noch vorher der Hinweis, dass der nette Herr Trainer doch aufpasse, die, ich sag mal, Rookies nicht zu hart zu treffen, sondern ja, da halt aufzupassen. Ansonsten wäre es dunkel sich da gar nicht so klar, ob die denn hier letztlich überhaupt noch aufstellen könnten. Mhm. Und dann war die zweite Übung, wo es um Angst ging, da waren die draußen und zwar auf so einem Hundetrainingsplatz. Da sind die in so einer Kampfmontur, die Kandidaten gesteckt worden und sollten dann eine bestimmte Strecke auf diesem Feld laufen. Und kurz nachdem sie losgelaufen sind, gleichzeitig mit ihrem Loslaufen ist einige Meter hinter ihnen so ein Kampfhund dann losgelassen worden. Der sollte die dann halt, der Hunter dann versucht, die eingeholt, hat das auch geschafft. Und die quasi zu Boden zu bringen. Und die waren halt geschützt durch diese Kampfmontur. Also es war schon weitestgehend ungefährlich, aber natürlich vom Adrenalin her ziemlich stressig. Und der Hund hat natürlich alle bekommen. In der Montur kann keiner so schnell laufen, dass er vorher bei dieser Fahne am Ende des Feldes angekommen ist. Aber bei einigen hat der Hund es halt sofort geschafft, dadurch, dass er die angesprungen hat, die zu Boden zu reißen. Damit hatten die dann quasi gegen den Hund verloren. und bei einigen hat der Hund das halt nicht geschafft. Da gab es teilweise ganz witzige Szenen, wo der Hund sich dann irgendwie festgebissen hat und der Kandidat dann noch weiter gerannt ist und der Hund quasi in der Luft am Ärmel hing und die mit dem Hund dann zu der Fahne gerannt sind. Ich fand nur eine Situation ziemlich unangenehm aus Sicht der Kandidaten. Bei einer der Frauen hat der Hund sich dann ziemlich so in die Haare reingebissen. Ja genau, das war bei Miss Reigning USA Rima Faki. Das war ja auch recht bedenklich, auch bei Ryan und bei den anderen. Ja, ich glaube, das waren nur die beiden, die da Haare raushängen hatten. Da dachte ich schon, okay, das könnte nur ein bisschen wehtun. Mhm. Ja, und das waren so die beiden Übungen. Am Ende der Woche waren die drei sozusagen schlechtesten Kandidaten. Ach ja, und es gab noch eine wichtige Szene. Und zwar ist diese Miss America einmal, die sich übrigens für meine Verhältnisse ganz gut schlägt. Also ja. Die macht jetzt nicht den Eindruck, als wenn die da nur den ganzen Tag ihre Finger poliert, sondern die wirkt schon so, als wenn die das Ganze ernst nimmt. Das ist richtig, wurde von Stone Cold ja auch schon mal gesagt. Aber einmal ist sie beim Training 20 Minuten zu spät gekommen und das spielt auch eine Rolle, weil Miss America gehörte zu den drei schlechtesten. Dann ist der beste, der technisch beste Wrestler, dieser, wie heißt er? Matt. Matt Cross, genau, Matt Cross. Gehörte zu den drei schlechtesten, weil der das, was er eigentlich im Ring kann, nie gezeigt hat. Und wenn er einen Ringkampf hatte, er hatte von Trish Stratus ruhig. Also, und man muss ja in diesen Kämpfen viel schreien, um zu verkaufen und so, und das macht er nicht. Nee, er hatte davon Trish Stratus die Chance bekommen und dieser Luke hat ihm da letztlich dann die Show gestohlen, in seiner Chance. Genau, also der Matt Cross gehörte zu den letzten drei, da haben aber alle gedacht, naja, der fliegt auf alle Fälle nicht raus. Und der Ryan gehörte zu den letzten dreien. Und dann hat Stone Cold Steve Austin wieder sein Promo am Ende der Sendung gezeigt. Also da hätte ich gerne am Ende dieser Season alle Promos von Stone Cold Steve Austin am Ende auf einer Audio-CD. Da kannst du dir mal die irgendwie machen. Audio-CD? Nur Audio oder auch das? Ja, von mir aus auch als Ansammlung von MP3. Aber da müssen ja, ich weiß nicht, wie viele Sendungen es gibt, ob das 12 sind oder wie viel. Da müsste es ja dann 12 Tracks geben. Und diese Promos am Ende, die sind super. Also allein, wie er Miss America zusammengestaucht hat, dass sie zu spät war, herrlich. Okay, ich werde mir das mal merken und beginnt hier die Schwarzbrennerei zu Hause, damit Thomas letztlich zufrieden ist. Ja. Also und am Ende des Tages ist es tatsächlich so, dass Matt Cross von Stone Cold Steve Austin nach Hause geschickt wurde, was eigentlich alle als Fehler sehen, aber... Ja, und der konnte es dann auch erst gar nicht glauben, wollte seinen Titelgürtel, den da ja jetzt jeder bei der Sendung hat, gar nicht erst abgeben. Ja. Ja, fand ich auch großer Fehler. Also wahrscheinlich wird er auch zu WWE Development geschickt. Die andere da, diese Frau da von ist ja auch wohl jetzt bei Florida Championship Wrestling oder so. Aha. Das macht natürlich die Sendung ein bisschen unglaubwürdiger, aber also der hat ja zumindest mal ein Potenzial so für die Midcard oder so. Ja, der hat, denke ich mal, ordentlich Potenzial, aber der wird wohl, genau wie Evan Bourne, dann leider so ein bisschen untergehen auch. Ja. Ja, aber zum Beispiel ein Tag-Team mit Evan Bourne, da könnte er ganz gut reinpassen, das stimmt schon, ja. Mir gefällt übrigens der Jeremiah sehr gut. Den finde ich super. Jeremiah, wer ist das? Ich überlege gerade. Jeremiah? Ja, der kommt von diesem Bauernhof, wurde da in der ersten... Ach, Folge. Der Jeremiah, der Bauer. Ja, ja, jetzt wo du sagst vom Bauernhof, weiß ich natürlich sofort. Ja, das weiß ich, der ist gut, ja. Ja, der gefällt mir super. Der auch als der in der ersten Sendung direkt da mit Sonnenbrille und dem Titelgürtel da posierte, also der sieht direkt wie so ein Champion aus. Ja, den finde ich auch gut. Ja. Ja, und natürlich Ryan weiterhin, also da hoffe ich mir noch einiges. Ich glaube, im Ring haben wir von dem noch nicht so viel gesehen, ne? Nee, aber er hielt sich recht gut, soweit ich das gesehen habe, wohl. Ja. Ja, also Tough Enough war wieder sehr gut. Wir sollen jetzt mal anfangen, Lockdown zu tippen. Oh ja, stimmt. Das habe ich ganz vergessen. Da muss ich hier erstmal eine Karte raussuchen. Ja, such mal eine Karte raus. Ich habe sie nämlich auch nicht im Kopf. Ich weiß noch nicht, was ich tippe. Ich habe mir noch keine Gedanken gemacht und wie gesagt, das Impact-Gucken, das war jetzt auch nicht so prall. Nö. Wenn man nach einer halben Stunde aufhört, glaube ich das wohl. Ich habe übrigens noch, ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Woche vergessen habe, aber unseren WrestleMania-Tipp auszuwerten, ich habe 4-3 gewonnen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, ich habe es gesagt, aber ich sag's lieber nochmal. einmal im Jahr und dann muss er das natürlich jede Sendung erzählen. Wahrscheinlich erzählst du das jetzt die nächsten 50 Sendungen. Im Jahr 2011 habe ich mal einen Tipp knapp gewonnen. Nee, also die Gesamtauswertung der aller Pay-Per-View-Tipps dieses Jahr, die folgt dann in der nächsten Sendung, wenn ich die Zettel wiedergefunden habe. Ja, dann können wir Lockdown da gleich mit entsprechend einsehen. Ja, genau. So, jetzt habe ich hier gerade das Problem, dass ich hier gar keinen Kuli mehr liegen habe. Das Problem habe ich das öftere Mal, bin aber immer zu faul, mir einen neuen Kuli zu holen. Und jetzt gerade zahlt sich das voll aus. Ich hätte gerade noch eine andere Sache, die mir gerade einfällt, wo ich hier gerade nach Zetteln und so suche. Ich habe gestern das perfekte Dinner geguckt. Das habe ich ja immer ganz gerne mal laufen. Und danach kommt ja immer noch 10 Minuten vor Viertel nach 8 immer noch dieses Prominent. Dieses Star-Magazinchen. Und da lief im Hintergrund eine Melodie von Middle Class Rut. Und zwar aus dem Lied New Low. Das hat mich doch sehr gefreut, dass es da lief. Überhaupt, sehr gutes Album übrigens. Ja, ich weiß. Das finde ich auch sehr gut. Also überhaupt laufen bei solchen Sendungen immer, also bei diesen Sendungen immer sehr gerne gute Musik, interessanterweise. Ja, das musst du so sehen. In den ganzen Redaktionen und so in diesen Medien, da arbeiten halt häufig die Kreativen. Die haben schon einen relativ guten Musikgeschmack. Und ab und zu versuchen sie dann wahrscheinlich mal was von ihrem eigenen Musikgeschmack damit unterzubringen. Die Tatsache, dass diese Sendungen häufig totaler Müll sind, heißt ja nicht, dass die Leute jetzt da auf den Kopf gefallen sind. Die machen halt nur die Sendungen, die die Fernsehsender haben wollen, weil sie damit gut Werbung verkaufen können und weil dann viele Leute einschalten. Die meisten Sendungsmacher, die halten ja diesen Kram, den sie da produzieren, selber für Blödsinn. Ja, ist richtig. Ich hatte da, glaube ich, auch schon mal was bei irgendeiner Wohnungssuche oder irgendwie so, hatte ich auch schon mal was von Shoutout Louds, glaube ich, war es gehört. Und von Biffy Clyro auch schon mal irgendwo was. Ich habe mal irgendwo was von The Kills gehört. Die neue, das von The Kills, sagt mir übrigens nicht so zu. Aha. Habe ich ein bisschen enttäuscht. Aber wo wir gerade dabei sind, bei der Musik, wir haben ja am Anfang schon mal ein bisschen Musik gemacht, können wir nochmal kurz. Vor 2-3 Wochen hatte ich mir von, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, The Vaccines oder The Vaccines oder so, das Album geholt. Und was mich so ein bisschen an The Drums erinnert, aber noch deutlich besser ist, das ist so auch so diese Surf-Punk-Geschichte mit großartigen Melodien, ganz kurze Stücke meistens, auch nur ein ganz kurzes Album. Das ist richtig großartig. Also das habe ich dann, häufig habe ich das so, dass ich ein Album dann wirklich an dem Wochenende, wo ich es geholt habe, ganz häufig höre. Mhm. Und dann aber danach in der Woche so gut wie gar nicht mehr und dann meistens nochmal wieder etliche Wochen später höre ich es dann mal wieder so. Und dieses Vaccines-Album, da habe ich aber dann wieder, habe ich jeden zweiten Tag mal gehört. Das ist so ein Geheimfavorit bei mir im Moment. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen so wie bei dir mit Glass Rut. Weil das habe ich auch schon recht häufig gehört. Das finde ich auch richtig gut. Ja, ich höre es auch sehr gerne. Ich habe mir jetzt ja wieder ein paar neue CDs, weil ich jetzt das Beatsticks-Album habe ich einige Male gehört. Das muss ich sagen, finde ich jetzt auch richtig genial. Und Rise Against habe ich jetzt auch oft genug gehört. Also da musste mal wieder was Neues her. Ja, das Beatsticks habe ich mir neulich auch nochmal angehört. Aber es gibt ein Stück, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es heißt, aber ein Stück, das mich ziemlich begeistert. Ansonsten ich finde es zwar nicht schlecht, aber... Mich begeistert das ganze Album, aber mich begeistern fast alles. Und so, lass uns mal übergehen. Ich habe die Karte jetzt vorliegen, endlich. Ja. Wir beginnen mit dem Lockdown-Cage-Match um den TNA-World-Title. Mr. Anderson vs. Champion Sting vs. RVD. Ich fange mal einfach an, ja? Nee, oder? Ehrlich gesagt wusste ich gar nicht, dass es ein Triple Threat ist. Das muss dann jetzt in dieser Sendung wahrscheinlich rausgekommen sein. Ich tippe auf Sting. Ich kann das auch nicht erklären, weil ich sowieso keine Ahnung von TNA habe und das schon längere Zeit nicht mehr geguckt habe und das jetzt auch nur tippe, weil Thomas darauf bestanden hat. Ich tippe... Das ist schwierig. Wahrscheinlich habe ich auch zu wenig geguckt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was jetzt die Storylines sind. Ich habe irgendwas bei Brian Alvarez gehört, dass jetzt in der letzten Impact am Ende dann irgendwie Sting gegen Hogan irgendeine Feder angekündigt wäre. Das würde ja dann Sinn machen, Sting weiter in den Titel behalten zu lassen. Ich tippe auch auf Sting. Okay. Meine Erfahrung sagt mir übrigens, dass ich bei TNA-Tipps immer sehr gut aussehe, weil bei TNA irgendwie Unerfahrenheit ganz wertvoll ist bei den Tippspielen, weil die immer so einen Mist bucken, dass man da dann meistens als unerfahrener Fan Glück hat. Beziehungsweise ich bin aber ja kein TNA-Fan. Wenn du dir die Show anguckst, wirst du begeistert sein, es wird wahrscheinlich ganz, ganz viel Blut fließen. weil es ja dieser Käfig-Pay-Per-View ist und Hulk Hogan hat schon irgendwie getwittert. Und morgen gibt es mal Wrestling, was für die PG-schwachen Nerven nicht geeignet ist. Ja, diese ganzen Werbedinger mit den, wo die Matchpaarungen drauf sind, da mit dem Käfigen, das ist auch alles sehr blutig. Also das wird es wahrscheinlich geben. Da bin ich jetzt aber auch nicht großer Fan von zu viel Blut. Also Blut ist gut, allerdings nur in Maßen. Richtig eingesetzt. Ja, du bist ja aber bekannt dafür, dass du sehr blutrünstig bist. Ja klar, aber nicht zu. So, liefe Lockdown Cage Match, Immortal vs. Fortune, und du darfst mir jetzt erstmal, also Fortune weiß ich noch so ungefähr, wer drin ist, Immortal, wer ist denn in Immortal drin? Also, das müssten 4 gegen 4 sein, und ich meine, das sind Ric Flair. Wer ist denn da sonst eigentlich noch? Gunnar und Murphy? Ich weiß nicht, ob die mit bei Lethal Lockdown. Das klingt ganz schrecklich. Rob Terry? Der könnte noch dabei sein. Ja, das wären eigentlich schon 4 Leute. Ich weiß, dass bei Immortal auch noch Jeff Jarrett ist, aber der ist in einem anderen Match. Dann ist natürlich Hulk Hogan und Eric Bischoff da. Ja, das müsste es aber sein. Also ich vermute, dass es Rob Terry, Gunnar Murphy und Ric Flair wahrscheinlich sind. Die 4. Und auf der anderen Seite ist es dann Chris Daniels, der zurückgekommen ist. Mit Beer Money und Kazarian. Gab es nicht letztes Jahr bei Lockdown auch schon ein Match mit, das Leaf Lockdown Match mit Fortune, ich glaube gegen EV 2.0? Oder war das bei diesem komischen EV 2.0 Extreme sonst was Pay-Per-View? Ich glaube, das war Leaf Lockdown auch, oder? Ich glaube auch, das war Leaf Lockdown, ja. Eieiei, wie lange sich das jetzt schon wieder hinzieht. Tja, ich habe diese Matchart ehrlich gesagt noch nie so wirklich gesehen. Also, achso, ja, übrigens den Vorteil haben die Heels tatsächlich, sprich Immortals. Und ich sage aber trotzdem mal, dass die Fortune gewinnen. Mhm. Ja, ich muss sagen, also ich finde diese Matchart insgesamt sehr interessant, wie man das da macht. Aber in den letzten Jahren fand ich das recht langweilig jedes Mal wieder, weil das immer nicht so gute Wrestler waren und man letztlich nur darauf wartet, dass das Dach darunter gesenkt wird und die Waffen dann kommen und dann ist es auch schon wieder fast vorbei. Hm. Ja, ich tippe auch auf Fortune. Ja. Naja, dieses Jahr dadurch, dass so jemand wie AJ Styles nicht dabei ist und Chris Daniels ist natürlich gut. Der wird so ein paar athletische Moves, denke ich, da bringen. Vielleicht ja, da hört es dann auch schon auf. Also, das könnte gut werden, aber dass AJ Styles zum Beispiel fehlt, das ist natürlich ein Problem. So, das nächste Match ist natürlich auch wieder ein Lockdown-Match, wie man sich denken kann, ein Cage-Match. Jeff Jarrett gegen Kurt Angle, da hatte ich mir mal vor einigen Wochen, als ich mal TNA geguckt hatte, diese Hochzeit angeguckt, wo Kurt Angle da verschmitzt da stand und möglichst versuchte zu lächeln und letztlich da dann alles demoliert hatte. Ich tippe auf Kurt Angle. Ja, ich überlege, ob sie die Fehde weiterführen wollen oder ob sie die zum Ende bringen. Wenn sie die zum Ende bringen, müsste Kurt Angle gewinnen. Ich würde auch mal tippen, da Lockdown einer der Haupt-Pay-Per-Views ist, Kurt Angle gewinnt. Das könnte ein ziemlich gutes Match werden. So, auf das nächste Match bin ich interessanterweise ein bisschen gespannt, ob man da auch so viel Blut bringt oder irgendwie sowas. Wieder ein Lockdown-Cage-Match, intelligenterweise. Mickie James gegen Champion Madison Rayne, da gibt es eine Sonderstipulation, und zwar Mickie's Hair versus Madison's Knockouts-Title. Ja, dadurch ist es relativ leicht zu tippen. Ich tippe darauf, dass Mickie James gewinnt. Ich glaube nicht, dass sie sich die Haare schneiden lässt, weil so viel verdienen, glaube ich, die Frauen bei TNA nicht. Nee, das wäre auch... Das würde sie nicht akzeptieren. Das sähe auch nicht wirklich gut aus. Da muss es ja in der letzten Woche irgendwie eine ganz alberne Storyline gegeben haben, dass Madison Rayne Mickie James mit dem Motorrad überfahren hat. Und jetzt hat man Mickie James dann beim Promo gesehen, wo sie ihren Arm so in der Schlinge hatte. Das Promo habe ich noch gesehen, das war das einzig Gute eigentlich an der Sendung. Mickie James hat man doch gemerkt, so ein Promo kann sie ganz gut. Mhm. Naja, ich verfolge das ja nicht mal. Ich verfolge ja nicht mal mehr die TNA-Ergebnisse, das weißt du ja. So, das nächste ist wieder ein Lockdown-Cage-Match. Was hast du denn getippt jetzt? Ich tippe auch auf Mickey. Ah, okay. Das nächste ist ein Lockdown-Cage-Match. Och, welche Überraschung. Hernandez vs. Matt Morgan. Das ist für mich sehr schwierig, weil das für mich einfach nur zwei Riesen sind. Ich tippe. Hernandez kann da so ein bisschen Action zeigen, so ein bisschen Highflying mehr oder weniger mit Morgan. Schwierig. Ich muss gerade mal drauf gucken. Mickey ist Face. Engel Face. Fortune nicht. Sting ist Face. Das heißt, wir haben das. Ich tippe auf Matt Morgan. Ich tippe auf Hernandez. Ja, endlich mal ein Unterschied. Da weiß ich aber auch wirklich nicht. Das ist für mich 50-50. Da könnte ich jetzt auf beides tippen. Das hat sich eigentlich. Ja, ich auch. Ich weiß auch nicht, was ich weiß, dass Hernandez jetzt so ein bisschen die Mexikaner sind besser als die Amerikaner Geschichten spielt und dass da noch irgendwie ein Tag-Team-Partner, ein neuer, ein Mexikaner, den ich vorher noch nie gesehen hat, bei ihm an der Seite ist. Und dass da die zwei Frauen da, die eine Sarita und dann noch Rosita als weibliche Tag-Team-Champions auch irgendwie mit dazugehören. Also von daher kann ich mir auch vorstellen, obwohl das ja eigentlich nicht im Käfig sein sollte, aber man kennt ja TNA, dass die in irgendeiner Form vielleicht eingreifen und er dann dadurch unfair gewinnt. Mhm. Ja, im Nachhinein würde ich jetzt vielleicht auch euer auf Hernandez tippen, aber das ist jetzt zu spät. So, dann kommt ein weiteres Lockdown-Cage-Match. The Pope, D'Angelo De Niro gegen Samoa Joe. Thomas, du darfst mal wieder anfangen. Ich hoffe, dass Samoa Joe gewinnt. Und deshalb tippe ich auch auf Samoa Joe. Ich weiß aber nicht, was die Storyline zwischen den beiden ist, aber die fäden die nicht schon seit 2 Jahren? Ja, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wer jetzt Heel und wer Face jetzt gerade aktuell ist. Ich glaube, zuletzt war Pope irgendwie Heel, ne? Ich würde mal eher meinen, er ist jetzt Face, aber keine Ahnung. Ich tippe einfach mal aus Spaß an der Sache auf The Pope. So, dann haben wir ein X-Division Escape Match, wo schlauerweise nicht dabei steht, wer daran teilnimmt. Das ist blöd, da musst du nochmal woanders gucken. Das ist jetzt wirklich ein bisschen blöd, oder muss ich jetzt doch mal wirklich nochmal woanders hingehen? Das kann jetzt alles ein bisschen dauern. Also ich nehme mal auf jeden Fall an, dass diese Tag Team Generation Me, das heißt die Bugs, da teilnimmt. Aha. Kazarian kann ja nicht teilnehmen, der ist ja in diesem anderen Lethal Lockdown drin. Obwohl das Sinn machen würde, ne? Weil Kazarian ist doch der X-Division Champion. Oder ist er gar nicht? Aber wenn er X-Division Champion ist, dann muss er da auch rein. Eigentlich wohl, ne? Ja. Guck mal, dass du irgendwo eine Karte findest. Ja, ich hab. So, wir haben ein Match zwischen Chris Sabin und Max Buck. Ja. Jeremy Buck? Ja. Suicide. Ist das nicht das gleiche? Nein. Robbie E. Jay Lethal, Amazing Red und Brian Kendrick. Und ich darf anfangen zu tippen. Wer ist denn da aktuell? Was? Steht auch dabei aktuell, wer Champion ist. Ist vielleicht doch Rob E. Champion? Nee, da bin ich auch gerade am überlegen, wer ist Champion. Geht es da um den Titel oder geht es da um den Number One Contender? Ja, ich weiß es nicht. Ach, weißt du was? Ich tippe auf jemanden, den ich gerne mag. Ich tippe auf Suicide. Das war Quatsch, aber egal. Amazing Suicide nimmt auch. Ist er auch dabei? Nee. Ja, doch, der steht da. Den gibt's noch, das wusste ich gar nicht. Da kannst du mal sehen, wenn man so lange TNA nicht guckt. Auf Robbie E. Notiert. Ich hab keine Ahnung, ehrlich gesagt. Da merke ich jetzt doch, dass ich bei TNA irgendwie so ein bisschen raus bin. Aber ich bin eigentlich ganz interessiert an dem Pay-Per-View jetzt. Ja, ich habe ja Ferien, also ich habe sowieso nichts anderes zu tun, also gucke ich da dann auch gerne mal rein. Ich werde das erst relativ spät gucken können. Ja, ich fange dann Montagabend an und dann. Obwohl, eventuell kann ich Montag noch was gucken, aber ich habe am Dienstag eine Dienstreise mit dem Zug und am Mittwoch eine Dienstreise mit dem Flugzeug und von daher weiß ich noch gar nicht, wie das klappt so mit der Guckerei. Ich werde auf jeden Fall Raw wahrscheinlich nicht gucken können, weil ich dann ja erst wieder am Mittwoch spätabends hier in Hannover bin. Das heißt, ich werde früh spätestens am Donnerstag nach der Arbeit irgendwas machen können. Mhm. Ja, ich bin Mittwochnachmittags dann wieder da, also da kann ich dann Raw und Tough Enough gucken. So, das letzte Match auf der Card, 8 Matches sind es insgesamt, das finde ich ein bisschen viel für Cage-Matches. Ink, also Chen Moore, Jesse Neal vs. Scott Steiner und Crimson vs. Orlando Jordan und Eric Young vs. Douglas Williams und Magnus. Und du darfst wieder anfangen. Ich tippe mal so, wie ich mir das wünschen würde, Douglas Williams und Magnus. Die finde ich gut, die sind technisch gut und dem würde ich einen Sieg wünschen. Wahrscheinlich gewinnt Scott Steiner. Aber ich mache mal wieder so einen Spaß-Tipp und tippe auf Orlando Jordan und Eric Young. Ja, das will ich nicht hoffen. Nee, ich auch nicht, aber trotzdem. Aber ausschließen kann man es natürlich nicht. Nee, es würde zu TNA passen, deshalb tippe ich das. Ja, okay. So, damit hätten wir Lockdown getippt. Irgendwie freue ich mich auf den Pay-Per-View. Man weiß nicht genau, warum, aber... Ja, jetzt haben wir auch ziemlich lange in der Sendung. Jetzt müssen wir auch sehen, dass wir einen Abschluss finden. Ja, den Abschluss, den musst du natürlich wieder mit deinen Worten finden, denn sobald du deine Worte sagst, ist vorbei. Ich möchte übrigens noch nachfügen, das habe ich ganze Zeit im Kopf und hab's noch nicht gebracht, bei Raw und bei SmackDown zu einem Die Battle Royale, auch als auch das Shortened Match, also ich weiß, das Gauntlet Match, das dauerte eine halbe Stunde und auch die Battle Royale, da hat man sich Zeit genommen. Vielleicht kommen ja jetzt so langsam ein bisschen wieder ein paar längere Main Events bei Raw und SmackDown zurück, das würde mich freuen. Es gab ja die Zeit lang, wo man wirklich so 20 Minuten Matchzeit gebracht hat bei solchen Matches, das weiß ich noch, als Shawn Michaels der Employee von JBL war, da hat man ja dieses Match gebracht, wo er dann ganze Zeit da die Switch und Music gegen den JBL zeigen wollte, sich letztlich wieder hinlegen musste. Diese langen Main Events, das würde mich schon freuen, wenn die wiederkommen. Das wollte ich nur noch eben loswerden. Und ich würde mich auch freuen, wenn ab und zu mal wieder Tag Teams kommen. Von mir aus auch Tag Teams, einfach nur sozusagen Tag-Team-Matches, wo nicht unbedingt feststehende Tag-Teams sind, als Main-Event im Raw, weil die waren früher eigentlich immer gut. Also ich erinnere mich noch gerne an die Zeiten, als zum Beispiel dann Stone Cold Steve Austin und Shawn Michaels zusammen Tag-Team-Champions waren, obwohl sie sich eigentlich nicht gut verstanden haben. Ja, es gab ja auch schon, als zum Beispiel John Cena und Shawn Michaels zusammen Tag-Team-Champions waren, obwohl die dann bei WrestleMania aufeinander trafen. Das war WrestleMania 23 in Detroit. Ja, das wäre das. Dann wollte ich noch was nachsetzen. Solche Matches als Main Event sind eigentlich auch immer gut bei Raw. So mehr Personen-Matches. Genau. Naja. So, ich könnte noch ganz kurz sagen, was ich mir für die Zugfahrt für Dortmund gekauft habe an Buch. Ja. Und zwar von Catherine O'Flynn. Was mit Kate geschah? Kenn ich nicht. Ist das ein Krimi oder was ist das? Birmingham 1984, so oft sie kann, setzt sich die 10-jährige Kate mit Mickey, ihrem Stoffaffen, in den Bus und fährt hinaus in das große Einkaufszentrum Green Oaks. Doch dann verschwindet sie von einem Tag auf den anderen spurlos. 20 Jahre später machen sich zwei ihrer mittlerweile erwachsenen Freunde von einst noch einmal auf die Suche, um herauszufinden, was damals wirklich geschah. Mhm. Ja. Wie bist du drauf gekommen? Hast du das als E-Book oder als Papierbuch? Als Papierbuch. Wolltest du für die Zugfahrt nicht lieber ein E-Book mitnehmen? Mir wurden 10 Euro in die Hand geballert und gesagt, ich soll mir was Dünnes aussuchen. Und da wir sowieso in Nähe des Buchhandels waren, habe ich mir jetzt halt mal so ein Buch mitgenommen. Mhm. Wann fahrt ihr denn eigentlich los? Dienstagmorgen. Ja, nee, welche Uhrzeit? Ja, irgendwie was gegen 8 oder so. Du weißt das noch gar nicht, du musst das ja planen. Ja, ich muss ja nicht viel planen. Keine Buchrezension, glaube ich, auf deiner Seite, oder habe ich es nur verpasst? Ist richtig. Sonntagabend bzw. Montagmorgen wird es dann endlich die Rezension zu Schick geben. Willst du schon irgendwas verraten? Nein, das wird es dann auf meinem Zweitblog geben. Bücherrezension.wordpress.com. Bücherrezension natürlich mit UE geschrieben. Ach so, ja, du müsstest jetzt noch die Änderung von deiner anderen Webseite, wo das Wort Wrestling drin steht, bekannt geben, weil Wrestling ist ja als Begriff jetzt verboten. Ach so, muss ich da jetzt auch irgendwie sportsentertainment.wordpress.com rausmachen? Ja, irgendwie sowas, aber der Begriff Wrestling wurde verboten. Ja, man will ihn auf jeden Fall nicht mehr so oft erwähnen, er ist auch ziemlich lächerlich. Das ist ein Blödsinn, ne? Ja, so ist es. Ja. Und da sagst du noch andauernd, du guckst die WWE wegen dem Wrestling. Ja, da bist du eindeutig falsch, Thomas. Das habe ich dir ja schon oftmals gesagt. Ja, deshalb, aber TNA bringt auch kein Wrestling. Gut, die heißen jetzt aber auch nicht Wrestling. Da heißt es ja Total Nonstop Action. Ja, es heißt aber TNA Wrestling. So heißt ja auch die offizielle Webseite. Und nach dem Total Nonstop Action packt man auch noch das Wrestling. Also die wollen schon Wrestling bringen, aber naja, da reden wir nicht drüber. So, Thomas, jetzt darfst du... Wollen wir mal gucken, wie es kommt jetzt. Darfst du... Ja, ich bin auch gespannt. Ende kommen. Ja, musst du, jetzt sonst... Das letzte Hemd hier durch und wir sind auch von der Uhrzeit schon eigentlich zu spät. Ja, sonst macht der Upload bei mir wieder so viel Spaß. Wahrscheinlich ist das wieder so eine 2-Stunden-Sendung hier geworden. Deshalb wollen wir mal schnell sagen, viel Spaß beim Gucken von Lockdown allen Zuhörern und vor allen Dingen viel Spaß beim Gucken der besten Fernsehserie, die es zurzeit gibt, nämlich Buffy. Folge 3 wird am Montag kommen. Buffy. Buffy. Ja, ja, und dann, sagen wir mal, die beste, also wenn wir bei der besten Serie aller Zeiten sind, dann kommen ja noch ganz andere Serien wie Seinfeld und so weiter in die Akte X, Akte X. Und bei dir Akte X, genau. wollen wir mal sagen, die aktuell beste Serie im Fernsehen ist natürlich Tough Enough, das ist ganz klar. Ja, Buffy kommt ja nicht mehr im Fernsehen, wobei Akte X läuft auch noch im Fernsehen. Die läuft jetzt wieder auf Tele 5, also sagen wir... Ich meine damit neue Folgen, ne? Ich meine die Wiederholung. Okay, dann stimmen wir uns dazu. Ja, ja. Also, Palim, Palim.